Herr Bachmann, vielleicht nochmal kurz für die Hörer, wie Sie die letzten Jahrzehnte miterlebt haben in Bezug auf Klimawandel? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Das liegt ungefähr ein Vierteljahrhundert zurück. Ich hatte damals geschäftlich zu tun in den USA. Ich habe dort damals eine Spezialklimafirma geleitet, die sogenannte Klimageräte herstellt, zur Verbesserung der Energienutzung. Und im Zuge dieses Vertriebs von den entsprechenden Maschinen wurden für die Interessenten, die sich solche Maschinen aufbauen wollten, Zuschüsse des Staates erwarte. Die fielen natürlich nicht vom Himmel, ich musste darum kämpfen und wenn man gut kämpft, kriegt man ja häufig im Leben irgendwelche Sachen zugeschustert, die man gar nicht haben möchte. Also ich wurde über kurz oder lang Kommissar des US Energy Savings Programms vor 25 Jahren und nahm auch im Zuge der Aufgaben, die sich damit mir aufbürdeten, an zahlreichen Meetings teil, die letztendlich dann zur Installation des IPCCs, des Weltklimarates, führten. In diesen meinen Aufgaben habe ich natürlich am laufenden Band mit Leuten gesprochen, die diese ganze Geschichte installieren wollten und konnte nach einem Meeting zu meinem großen Erstaunen feststellen, dass es hier gar nicht irgendwie ums Klima ging, sondern es ging ganz einfach um die Idee von cleveren Kaufleuten etwas zu verkaufen. Jeder, der im Kaufmannsleben irgendwie etwas zu tun hatte, weiß ganz genau, dass jedes Produkt sich besser verkaufen lässt, je besser der Name ist. Der Name für das neue Produkt war Klimakatastrophe. Nur konnte man mit dem Namen nicht viel anfangen. Um das vermarkten zu können, wurde das CO2 zum großen Klimawüstling präpariert durch die Medien in Verbindung mit entsprechenden sogenannten Forschern. Dies alles wurde finanziert, organisiert von den Leuten und den Kriegen, die letztendlich darüber bestimmen, wann der nächste Krieg stattfindet, welcher Präsident in den USA der Nachfolger von Obama werden wird, wie hoch die Ölpreise im nächsten Monat sind und so weiter. Das sind Leute und Institutionen, die wieder Menschen gehören, die über unheimlich unwahrscheinlichen Reichtum verfügen seit mehreren Jahrhunderten. Dies hier alles zu erklären, ist sehr schwierig, weil es außerordentlich zeitraubend ist. Deswegen habe ich mich hingesetzt vor 2 Jahren, habe die ganze Geschichte in einem Buch geschrieben. Dieses Buch ist ein wirklicher Krimi. Das nennt sich Die Lüge der Klimakatastrophe, der Auftrag des Weltklimarates. Da sind meine ganzen Erfahrungen und Gespräche mit den entsprechenden Leuten, die die Klimakatastrophe vom Stapel gelassen haben, um ein riesiges, weltweites, lang anhaltendes Geschäft zu installieren. Das Geschäft ist wie immer bei großen Sachen der Menschheit gewesen, das Geschäft mit der Angst. Jeder von uns Menschen weiß, dass Angst die Menschen von Kindesbein bis zum Tode berührt. Angst ist eine der Empfindungen der Menschen, die alle teilen. Mit Angst können sie alles erreichen. Wenn sie jemandem Angst machen, können sie ihm seine Familie wegnehmen, sein Eigentum, seine Armbanduhr. Alles können sie erreichen, wenn sie die Angst entsprechend schüren. Das wussten die Leute damals vor 25 Jahren. Und der Aufbau des entsprechenden Geschäftes ist so vonstatten gegangen. Angst machen und abkassieren. So, jetzt möchte ich die Frage wieder zurückgeben oder meine Antwort zurückgeben an den Fragestellern. Wir sehen jetzt zum Beispiel den Serienkiller Charles Manson. Charlie Manson, Leute kennen ihn, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und er sagte bereits in den 80er Jahren, wir müssen Leute umbringen. Ich wünschte, ich hätte mehr Leute umgebracht, denn es geht hier um meine Luft, mein Wildleben und meine Umwelt. Und jetzt denken Leute, okay, das ist Charlie Manson. Jemand wie er ist natürlich durchgeknallt, aber wenn wir jetzt angucken, welche anderen Leute noch eine ähnliche Haltung an den Tag legen, dann merken wir, wo ist der Unterschied? Also wir haben hier zum Beispiel diesen Keith Farnish, ein berühmter Autor und schreibt halt eben auch Bücher über den Klimawandel und er sagte, wir brauchen Sabotageakte, Umweltterrorismus, wir müssen Dämme sprengen und Städte zerstören, praktisch die gesamte Indus, die gesamte Zivilisation zerstören, um die Welt zu retten. Und ist es nicht für ein Establishment immer das Naheliegendste zu sagen, okay, wir haben vielleicht ein Problem mit der Bevölkerung, die Leute werden zu schlau, die Leute möchten nicht ausgebeutet werden, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen ja eine neue Krise. Und uns wurde dann dieses CO2 präsentiert als Krise und mittlerweile scheint es ja in sich zusammenzufallen. Also ich habe hier eine Story aus der französischen Presseagentur, dass mit den Eiskappen ist alles weniger dramatisch. Dann gibt es Artikel, dass mit dem Meeresspiegel ist alles viel weniger dramatisch. Es gibt neue Studien über Gletscher. Also alles, was uns vorgelegt wurde, scheint zusammenzubrechen. Also die Frage ist, wie viel Glaubwürdigkeit ist noch da? Und was wird das Establishment wohl tun, um diese Geldmaschine zu retten? Ja, wie ich zu Anfang sagte, das ganze Thema ist außerordentlich komplex. Die Komplexibilität kann zusammengefasst werden in dem Glauben von sehr vielen Menschen, dass die Ressourcen dieser Erde endlich sind. Also nicht unendlich, sondern endlich. Der Hauptmotor, Antriebsmotor der ganzen menschlichen Geselligkeit und allem unserer Zivilisation ist ja nur möglich dadurch, dass uns Energie zur Verfügung steht und dass wir heizen können und Strom produzieren und mit den entsprechenden Apparaturen uns das Leben gemütlich machen können und die Arbeit abnehmen können. Nun wird natürlich behauptet von bestimmten Interessentengruppen, vor allen Dingen auch von den Grünen, die aus USA gesteuert wurden und dort vor 35 Jahren ihr Geburtsfest feiern. Die ganze Geschichte ist hier am Telefon und kurzfristig nicht zu erörtern. Ich komme zurück auf das Buch Die Lüge der Klimakatastrophe. Da steht über 60 Jahren die ganze Geschichte drin, welche Gruppen in den USA 1975 Interesse daran hatten, den Deutschen den Geschmack an der Atomkraft zu versauern. Damals wurde vom damaligen Kanzler Schmidt angeordnet, dass 40 AKWs gebaut werden sollten, um Deutschland weniger abhängig vom Import von Primärenergien, Öl und Gas zu machen. Das schmeckte den Amerikanern überhaupt gar nicht. Und zwar ganz einfach aus folgendem Grund, wenn Deutschland als größte Wirtschaftsmacht in Europa vom Öl und vom Gas wegkommt und umsteigt auf Atomkraftwerke, geht diesen Leuten, die gerne ihr Öl, ihr Benzin, ihre ganzen Derivate verkaufen wollen, den Rockefellers, der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und diesen riesigen Konzern, die dahinter stehen, ihre Geschäfte flöten. Und deswegen wurde damals angeordnet, dass eine Institution geschaffen wurde, um in Deutschland eine Partei zu gründen und zusammenzufassen, die diese amerikanischen Wünsche durchdrückt. Das wurden später die Grünen-Partei, die damals noch nicht die Grünen hießen, aber die Fundamente dazu waren schon da in den Umweltparteien, die von Kirchen, Gewerkschaften und so weiter gesponsert und angeleitet worden. Und diese Geschichte ist ja dann durchgegangen bis heute. Wovon leben die Grünen? Von der Angst mit dem Atom und von der Angst mit dem Klima. Das ist alles. Und die Leute in den USA, die vor 25 Jahren gesagt haben, das Wort Klimakatastrophe werden wir kommerzialisieren, sodass es ein long-lasting worldwide global business wird, zu erfüllen war. Und die Leute saßen zusammen und haben das nicht nur überlegt, sondern haben gewusst damals, dass es relativ leicht sein würde, den einzelnen Industriestaaten entsprechende Gesetze zu verordnen, denn diese Staaten alle, samt und sonders, waren vor 25 Jahren, das können Sie nachverfolgen, über das Internet, bereits beachtlich verschuldet. Dass die Verschuldung dieser Staaten bis heute noch weiter zugenommen hat, steht auf einem anderen Blatt. 1997 war die entscheidende Weltklimakonferenz in Kyoto. In Kyoto in Japan wurde festgelegt, dass nunmehr nach 10-jähriger Bemühung das Wort Klimakatastrophe salonfähig zu machen und so oft durch Lügen, durch die Medien, durch sogenannte Wissenschaftler zu verbreiten, die Leute daran glaubten. Das ist eine alte Geschichte, wenn sie eine Lüge tausendmal wiederholen, wird sie geglaubt. So, die Menschen sind ebenso. Und in Kyoto wurde beschlossen, dass den Staaten, die so komplex verschuldet waren, die Möglichkeit gegeben wurde, neue bedeutende Einnahmen durch Geschäfte via Klima zu installieren. Heißt mit anderen Worten, wenn das CO2 als Klimagift bekämpft werden soll, müssen die Menschen dafür etwas tun. Damit die Menschen aber etwas tun, müssen entsprechende Gesetze erlassen werden. Diese Gesetze wurden den Teilnehmern, den Delegationen an der Klimakonferenz von Kyoto nicht aufgegeben, aber sie wurden durch die Entschlüsse, die da gefasst sind, verpflichtet durch ihre Unterschrift, dass sie etwas gegen CO2 zu Hause tun sollten. Bedeutet, neue Gesetze entsprechend zu erlassen, ne? Wie auch immer die aussehen würde. Die jetzige Kanzlerin Merkel war damals Umweltministerin und kaum kam sie zurück im Dezember 1997 von ihrer Reise beziehungsweise ihrer Delegation ist zurückgekommen. Da saßen sie im Adenauerhaus in Bonn zusammen und überlegten, wie sie an das Geld der Bürger rankommen könnten. Es wurde darüber gesprochen, dass das Bankgeheimnis abgeschafft werden müsste. Dazu kriegte der Innenminister Kanter, war das damals, den Auftrag, bei Siemens einen besonderen Chip entwickeln zu lassen, der gebraucht werden konnte für Computer, um alle Banken zu vernetzen und in alle Konten reinzugehen, um festzustellen, was haben die einzelnen Bürger, was haben meine Schäfchen an Geld auf dem Konto. Es dauerte nicht lange, da war der sogenannte Pluto, der neue Chip oder der Sohn von Pluto fertig. Und 2-3 Jahre später wurde das Bankgeheimnis abgeschafft. Und ein halbes Jahr später wurde in Deutschland die größte Steuererhöhung durchgeführt, die wir jemals hatten, nämlich die beachtliche Erhöhung um die Mehrwertsteuer. Dies alles zeigt, in welcher Not die Staaten und auch unser Staat gewesen ist, um in irgendeiner Form der Hierarchie das Überleben zu ermöglichen. Es geht gar nicht darum, für die Hierarchien der heutigen Staaten und wahrscheinlich auch in der Vergangenheit unter Karl von Königen ist das nicht anders gewesen, dass die kleinen Leute ausgebeutet wurden. Wie das zu machen ist, das wussten Kaufleute, Intriganten und sehr mächtige Leute seit Jahrhunderten, das ist immer wieder geholt worden. Und die ganze Geschichte mit dem Klima ist nichts anderes als eine Repetition dessen, was auch im Mittelalter geklappt hat mit der alten Geschichte vom Papst, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Das ist genau das Gleiche. Wir haben jetzt wieder eine Situation mit einem Teufel und einem Gott. Der Gott ist das Klima, der Teufel ist das CO2. Und der Teufel muss zum Teufel gejagt werden und das Klima muss hochgehalten werden. Und das kann man am besten machen, indem man den Leuten, den Menschen Gesetze vorschreibt, wie sie das durchzuführen haben, nämlich gegen für das Klima zu sorgen, dass das CO2 verschwindet. Dass das CO2, wie die Kanzlerin sagte, das böseste Gift dieser Erde ist. Es ist ein Humbug. Sie selber ist Physikerin, studiert und sie weiß ganz genau, dass es auf der Erde überhaupt kein Leben gibt ohne CO2. Keine Bakterien, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Das CO2 ist immens wichtig, nicht, um überhaupt auf der Erde leben und Pflanzen zu erzeugen. Trotzdem ist die Geschichte so vorangegangen, wie die Leute es damals vor 25 Jahren wollten. In der Zwischenzeit hat sich eine Situation hier ereignet, wie Sie alle feststellen können, dass alles meint, zum Guten des Klimas irgendwas tun zu müssen. Man darf aber nicht vergessen, dass von jedem Euro, der unnötigerweise für irgendwelche Klimagesetze und deren Anordnung ausgegeben wird, zum Beispiel der Bundesfinanzminister 19% Mehrwertsteuer einnimmt. So, ich gebe jetzt mal wieder zurück. In der populären Kultur, also wie den Filmen wie Avatar von James Cameron, an der erfolgreichste Film aller Zeiten. Da geht es dann um diesen Alien-Planeten und die bösen Menschen, die dort eben ein Mineral schürfen möchten. Und diese Außerirdischen auf diesem Planeten, sie leben in perfekter Einheit mit der Natur. Und die Natur ist praktisch Gott und alles ist mit allem verbunden. Und das Ganze kommt ja nicht von irgendwo her. Es gibt dann diesen James Lovelock, der hat diese Gaia-Hypothese geschaffen. Und er sagt wirklich, das Klima ist Gott und all das, was grün ist Gott. Und der Mensch ist dieser komische Störfaktor. Jetzt fragt hier jemand per E-Mail, was ist jetzt eigentlich mit dem Planeten? Gibt es jetzt eine Erwärmung? Gibt es keine? Was ist mit der Sonne? Wird es jetzt warm oder kalt? Und Leute sind dermaßen verwirrt. Und ich meine, was soll man da noch anderes sein, wenn jetzt wieder Meldungen kommen, wie bereits in den 70er Jahren, Global Cooling. Es wird angeblich kälter. Ja, da ist kein Zweifel dran. Die Erde ist bereits wieder in ihrem Zyklus seit ungefähr 7-8 Jahren sich abzukühlen. Die Frage, ob die Sonne einen Einfluss auf das Klima der Erde hat, ist nach meinem Dafürhalten absurd. Wer eine solche Frage stellt, der stellt sich eigentlich selbst ziemlich in eine Ecke. Jeder Mensch weiß, der draußen in der Sonne war, der arbeitet, wenn die Sonne ihm auf den Buckel scheint, ist es ganz schön warm. Und er freut sich, so wie die erste Wolke kommt, und dann wird es nämlich kälter. So, damit ist völlig klar, was die Sonne für einen Einfluss auf die Erwärmung der Erde hat. Und das alles beiseite zu schieben, dass die Sonne damit gar nichts zu tun hat, ist letztendlich implantiert in dem Modell, was von den sogenannten Klimawissenschaftlern geschaffen worden ist, Sie müssen mal überlegen, nicht alle Wissenschaftler, die an diesem riesigen Projekt arbeiten, weltweit, es gibt ja heute kaum noch eine Hauptstadt von irgendeinem Land oder von irgendeiner Gegend. Jede Stadt hat ja heute ein Klimainstitut. Was sitzen da für einen Haufen Beschäftigte? Was machen die alle? Die fragen alle nicht, was mit dem Klima ist und ob man das ändern kann und wer das ändert und so weiter. Und was sie erwarten, ist völlig klar, dass sie möglichst lange ihren Job behalten, dass sie Gehaltszulagen kriegen, dass sie neue PCs kriegen. Der Direktor klagt zu Hause mit seiner Frau, es wird immer schlimmer. Und die Frau sagt, Mensch, sieh doch mal zu, dass ein paar neue Angestellte mit Christi die Arbeit abnehmen. Die Geschichte hat sich in 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, Zeit genug gehabt, sich zu entwickeln und konnte sich entwickeln, weil die Medien dahinter standen, hinter diesem Fantasiegebilde. Denn die Medien machen ihre besten Geschäfte. Und das weiß jeder eigentlich, der einigermaßen gebildet worden ist, wenn schaurige Geschichten veröffentlicht werden. Wir haben jetzt gerade erlebt, vier, sechs Wochen ging es um die Ölkatastrophe im Golf. Da war Pakistan dran. Im Augenblick ist der Sarrazin dran. Die Medien alle samt und sonders sehen zu, dass wir auf der Welt irgendwelche furchtbaren Dinge erleben, den Hurrikan, und das wird ausgeschlachtet und dann steigen die Einschaltquoten und die Leser für die Zeitschriften nehmen zu, Medien lähmen von den Katastrophen. Und die Medien konnten vor 25 Jahren, wie die Idee von der Klimakatastrophe entstanden ist, nichts anderes tun, als am nächsten Tag anzufangen, Gräuelgeschichten darüber zu bringen. Sie brauchten keine Vorfinanzierung, nichts, gar nichts. Das Thema lag auf dem Tisch. Weltklimakatastrophe. Es ging nur noch darum, das zu verbreiten und auszumalen, was da alles kommt, mit untergehenden Städten, Abschmelzen in Grönland, riesige Katastrophen für die Menschheit, Dänemark geht unter, was weiß ich alles. Das sind alles Fabeln. In den 25 Jahren, wo das postuliert worden ist, ist nichts dergleichen eingetreten. Hamburg ist noch da, Dänemark ist da, Holland ist nicht untergegangen. Alles ist wie gewesen. Nur geändert hat sich, dass sich in der Zwischenzeit diese ganze Geschichte so ausgebreitet hat, dass es den kleinen Bürgern, dem kleinen Mann Milliarden gekostet hat. Und das sehen wir immer noch an der Vergrößerung und Ausbreitung des EEG, des Energieerneuerungsgesetzes, das uns alle, speziell in Deutschland, wahnsinnig viel Geld kosten wird. Denn es ist total überflüssig. Es gibt genug Energie, Primärenergien auf der Erde und auch die Behauptung vom Club of Rome vor 50, 60 Jahren, dass die Ressourcen an Erdöl um das Jahr 2000 zu Ende gehen, alles hat sich nicht ereignet. Man muss mal überlegen, im Athabasca-Ölfeld in Kanada liegen Billionen Tonnen an Ölsand. Die Jure hieraus aus gesichert förderbaren Erdölmengen betragen ca. 175 Milliarden Barrel. Genug, um die USA und Kanada für 3 Jahrzehnte mit Öl zu versorgen. Weitere ungesicherte Vorkommen werden auf ca. 2,5 Millionen Barrel geschätzt. Im Orinoco-Becken gibt es zumindest die gleiche Menge an Schwerölen. Fast ohne Pause werden neue riesige Funde an Primärenergien gemeldet. Aus Brasilien, aus Neuguinea, aus den afrikanischen Staaten, von denen vor 20 Jahren kaum ein einziger als bedeutende Erdöl- oder Erdgasfundstätte bekannt war. Offshore-Funde von Vietnam, aus der Nordsee und so weiter und so weiter. Es gibt also Öl und Gas im Überfluss. Weswegen das aber so teuer ist und auch die Benzinpreise immer weiter steigen, das ist das, dass diese großen Geschäfte, die Rohstoffgeschäfte an der Börse in Chicago gehandelt werden unter Einfluss und Aufsicht der Leute, die das Weltrad drehen, die die Entscheidung darüber haben, ne, wie das zu machen ist. Und um dies überhaupt beurteilen zu können, muss man sich wirklich vor Augen halten, dass Geld, viel Geld, bedeutet, dass sie Macht haben, so dass sie reich sind. Wer reich ist, hat Macht. Und wer Macht hat, kann die Macht anwenden, zu seinen Gunsten oder auch zu den Ungunsten seiner Feinde, denn er ist mächtig. Mit anderen Worten, Geld bedeutet Reichtum, Reichtum Macht, und mit Macht kann man alles auf dieser Erde machen, was man will. Und um dies zunächst mal abzuschließen, auch mit den Vorkommen der Rohstoffressourcen auf dieser Erde, die Erdoberfläche, die Erde ist so riesig. Wer ist jemals von Ihnen, von den Zuhörern mal auf den Gedanken gekommen, festzustellen, ob die Erde überhaupt rund ist? Das können Sie nur, wenn Sie höher als 13 Kilometer fliegen. Wenn Sie in 13 Kilometer Höhe im Cockpit von einem Flugzeug sitzen, ich bin lange Jahre Militärpilot gewesen und weiß, wovon ich rede, der kann erstmals die Krümmung der Erde überhaupt feststellen. So riesig ist die. Ja. Und zu behaupten, dass die Menschen die Erde zerstören können, ist absurd. In vergangenen Zeiten hieß es ja, okay, wir haben hier einen Rassenkrieg und wir brauchen jetzt ein Regime. Das Ganze soll ein Weltregime werden und der einzelne Mensch hat überhaupt keine Rechte mehr und er muss sich in dieses Kollektiv einordnen. Ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer weiter im Osten hieß es, wir haben einen Ideologiekrieg und unsere Ideologie muss sich durchsetzen, das Individuum hat keine Rechte mehr und wir brauchen einen globalen Kommunismus, ein globales Regime. Und jetzt heißt es von allen Seiten her, wir brauchen eine Weltregierung. Nicht nur von den Vereinten Nationen, vom Club of Rome, den ganzen Politikern, ja, ja, sondern auch von Charlie Manson, dem Serienkiller. Und Charlie Manson hat vor 20 Jahren schon gesagt, wir brauchen eine Weltregierung, die als Regime funktioniert und jedem die Rechte wegnimmt und alles zuteilt an die Menschen. Ja, ja, ich meine, das liegt in der menschlichen Eigenart begründen. Ne? Ich möchte nochmal zurückkommen auf ein Thema, was Sie angeschnitten haben. Denn es ist bekannt, solange Menschen denken können, dass der Mensch wirklich selbst sein größter Feind ist. Wir haben immer Kriege gehabt auf dieser Erde, die letztendlich selten irgendwas gebracht haben für die einzelnen Völker. Sie sind zum Nutzen der Hierarchie ausgebrochen, veranstaltet worden. Das ist bis zum Hitlerkrieg gewesen. Das ist jetzt in Afghanistan. Das ist so und das bleibt so. Und die Menschen zu ändern, ist absolut witzlos. Der Mensch lebt mehrere Millionen von Jahren auf der Erde und wird vielleicht noch ein paar hunderttausend Jahre hier leben. Kein Mensch weiß das. Den Menschen ändern zu wollen, seine Gene, seine Veranlagung und so weiter, ne? Das geht nicht, das ist im Darwinismus begründet und der Mensch ist so, wie er ist. Vor allen Dingen ist er nicht von Menschen zu ändern, die jetzt leben und das als ihr Ziel hingeben. Ich erinnere mich, vor Jahren war ich zusammen mit Bert Bohlin. Bert Bohlin ist der erste Präsident vom IPCC gewesen, er ist ein entfernter Vetter von mir. Und wir sprachen auch über seinen Job, den er dazu übernehmen hatte beim IPCC. Und da sagte ich ihm, wenn ihr das durchsetzen wollt, was du hier vorschlägst, ne, ist das nur möglich mit einer neuen Weltdiktatur, mit KZ und einem furchtbaren Ende für die Menschen. Und dann fragte ich ihn, warum willst du deinen Job eigentlich loswerden und unbedingt das übernehmen hier beim IPCC? Und dann sagte er, ich frage ihn, ob er unzufrieden ist. Und sagte, nein, ich bin nicht unzufrieden. But I like to change people, I like to change the world. So, und das war seine Ideologie. Und er war fanatischer Gläubiger dessen, dass das Klima durch menschgemachte Verbrennung von Primärenergie sich ändert. Und das meint er, entsprechend ändern zu können. So, also den Menschen in irgendeiner Form zu ändern und immer wieder zu hinterfragen. Man muss immer überlegen, der Mensch ist letztendlich ja auch ein Teil der Natur. Warum macht der Mensch sich laufend immer so schlecht? Im Mittelalter geißelten sich die Menschen auf den Straßen. Mit Ruten schlugen sich blutig, weil sie sich schuldig fühlten. Warum? Weshalb? Wieso? Der Mensch ist so, wie er geschaffen worden ist, egal an welche Ideologie man ihn glaubt. Und den ändern zu wollen, das geht nicht. Und die guten Menschen, die meinen, man kann das alles ändern, alle können friedlich zusammenleben, ist ein Irrtum. Das ist seit Jahrtausenden nicht gegangen, das wird in Zukunft auch nicht gehen. Wir müssen uns damit abfinden. Der Mensch ist so, wie er ist. Und das Einzige, was wir als Einzelindividuen tun können, ist zu überlegen, ob wir in irgendeiner Form Einfluss nehmen können auf die Einzelhierarchien, egal ob es in der Stadtverwaltung ist oder in der Regierung, sich mehr um die wirklichen, um die Menschen zu kümmern, die wirklich in Not sind. Ich meine, wenn jemand sagt, ich mag keine Zivilisation, die Zivilisation ist böse und schlecht und gemein, dann kann diese Person die freiwillige Entscheidung treffen, in die Wildnis zu ziehen und dort versuchen, sich zu ernähren und glücklich zu sein. Sicher. Kann jeder machen. Warum kommen Leute immer auf die Idee, allen anderen ihre Ideologie aufdrängen zu wollen und praktisch zu postulieren, ihr dürft keine Rechte mehr haben, weil meine Ideologie wichtiger ist. Und da kann man eigentlich praktisch, wie Sie ja gesagt haben, diesen religiösen Touch erkennen. Man erklärt uns Menschen im Westen, wir hätten diese Ursünde oder diese Erbsünde, und das ist praktisch, weil wir einfach existieren und CO2 emittieren und verbrauchen und produzieren wollen. Und das macht uns von vornherein schuldig und schlecht. Und jetzt müssen wir unseren Ablass kaufen von Al Gore und anderen Leuten. Und Al Gore hat sich doch vor kurzem, glaube ich, seine 7. oder 8. Villa gekauft mit Poolhaus, glaube ich, wieder. Und ich kenne die ganzen Geschichten. Ich bin selber mal da gewesen, habe eins seiner Häuser besichtigt. Ich bin früher mit ihm öfter zusammengetreten. Ich möchte mich nicht näher auslassen hier. Sie können das alles nachlesen. Ich wiederhole das nochmal. Wer in irgendeiner Form überhaupt beim Klima mitreden will, der sollte das nachholen, was die Medien, das ist ganz interessant, was jetzt folgt, was die Medien bis heute versäumt haben. Es gab, bevor das IPCC und der Weltklimarat gegründet worden ist, gab es bereits eine Organisation, die hieß UNEP. Das war der Seitenarm der UNO, die sich um Klimageschichten und um Umweltgeschichten kümmerten. So, nachdem diese Geschichte nicht mehr reichte und man ein ganz anderes Organ schaffen wollte, seitwärts von der UNO, wo bestimmte Interessentengruppen selbstständig handeln, alles angeben, was zu machen ist und wie sich zu entwickeln hat, ne, war die Frage natürlich auch latent im Raum, wie ist es möglich, Menschen einen solchen Bären aufzubinden? Und jetzt hören Sie mal genau zu, was ich Ihnen erzähle. In einem Meeting war der CEO von General Electric anwesend. Mhm. Und in der Diskussion fragte ich ihn, was haltet ihr denn? Waren wir ja zusammen. Das Thema war ja Klima. Es ging ja damals um die Installation des IPCCs. Weder der Name IPCC noch irgendwas war bereits im Busch, sondern es wurde darum gekämpft, wie eine Organisation auszusehen hätte, die so etwas, einen solchen Plan durchdrücken können. Der Plan war, ich wiederhole es nochmal, ein worldwide global long-lasting business zu installieren. Und da fragte ich den General Electric Mann, wie er sich das vorstellt, dass CO2 zum Teufel gemacht werden müssen. Es steht doch fest, dass die Sonne die Erde erwärmt. Und da sagte er, Harriet, es ist völlig egal, ob wir CO2 nehmen oder Zahnpasta nehmen. Haben Sie das verstanden? Es ist völlig egal. Hauptsache, es kommt darauf an, dass wir den Beweis erbringen, dass dieser Rest von menschlicher Aktivität umweltschädlich ist. So, und jetzt haben wir das ganze Konstrukt, worum es ging. Und dann fragt ich zurück, und wie wollen Sie das den Menschen erklären? Und dann sagt er, mit Wissenschaftlern. Und dann sage ich, mit Wissenschaftlern? Wie wollen Sie das denn machen? Und dann machte er das übliche Zeichen, was wir in Europa und Amerika auch kennen, das Reiben von Daumen und Zeigefinger, also Geld. Ne? So, damit war alles klar. Von dem Augenblick an ist es mir klar geworden, das war vielleicht die 10. oder 12. Meeting, an dem ich teilgenommen hatte, wo die ganze Geschichte hinlaufen. Und ich war damals ziemlich deprimiert, aber ich habe dann weitergemacht und die Geschichte ist genauso gelaufen, wie die Leute das damals wollten. Es ist ein gigantisches Geschäft geworden. Und ja, was soll man sagen? Die ganze Klimageschichte ist nur zum Abkassieren gedacht. Und es gibt einen interessanten Mann, der ist vor Jahren in der Direktion von der Weltbank in Washington, New York, ein Mr. Stern, der ist später geadelt worden aufgrund seiner Verdienste, zum Sir erhoben worden. Ja, Lord Stern mit seinem Bericht. Lord Stern, genau. Und er schrieb einen langen Bericht über die ganze Geschichte mit dem Klima. Und sein Ende, das Fazit von diesem Buch war, wir werden also mit circa 5 Billionen Dollar zum Anfang eine große grüne Revolution einleiten. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ein gigantisches Geschäft zu machen, ne? So, darum geht es und um nichts anderes. Und die Primitivität der ganzen Geschichte ist leider, konnte sich leider so entwickeln, weil es auch bekannt ist, dass die Bildung der Menschen insgesamt weltweit es eben zulässt, den Menschen einen solchen Bären aufzubinden. Die Menschen sind nicht in der Lage zu überlegen, zum Beispiel im Winter, wenn es kalt ist, die Leute, die Arbeiter morgens verlassen ihr warmes Haus, kommen raus auf die Straße, ihr Auto ist verheizt. Gestern Abend war noch gar nichts. Über Nacht ist der Himmel aufgerissen, es war klar, der Mond schien und am nächsten Morgen war alles vereist. Jetzt sehen Sie da uns schaben. Wer nun geschabt wird, sollte man erwarten, dass alle nachdenken, warum schabe ich eigentlich? Wo kommt denn das Eis her? Es wird doch dauernd erzählt, dass die Erde sich immer wärmer macht, deswegen, weil wir eine CO2-Schicht rund um die Erde haben, wie ein Glashaus, ne? Das die Erde schützt. Wenn dieses Glashaus, wenn dieses CO2-Haus existent ist und die Wärme, die von der Sonne auf die Erde gestrahlt wird, plus CO2-Erwärmung, wenn das die Erde weiter erwärmt durch diesen Schutz, wie kann es dann sein, dass über Nacht hier plötzlich kälter geworden ist, und zwar nicht um 1 Grad oder 2 Grad, sondern vielleicht um 10 oder 15 Grad. Wo kommt diese Kälte her? Doch nicht innen unten aus dem Boden. Wir wissen doch, dass die Erde in der Mitte glühend ist. Wo kommt das her? Aus dem Weltraum. Wieso kann aus dem Weltraum Kälte kommen im Winter, auf die Erde runterfallen, die Autos, die Scheiben und alles vereisen? Wir haben doch die Schutzschicht da. Wie geht das? Keiner überlegt darüber und sagt, das ist alles Mumpitz. Es ist nur organisiert, um das, die alte Geschichte wieder durchzumachen. Geld, Money, Money, Money. So, jetzt zurück zu Ihnen, Herr Bennett. In den letzten Jahren sahen wir in Norwegen zum Beispiel wir sahen dieses Jahr sogar in Norwegen einen halben Meter Schnee am 29. August. In Russland hatten wir diese Rekordhitze und dann gab es einen frühen Schneefall. Australien meldete den kältesten August in 35 Jahren. Das ist mir bekannt, ja. Südamerika hatte eine Rekordkälte und Fische starben in Millionenzahl, andere Wildtiere, dann Los Angeles sogar. Bekannter als die Stadt, wo eigentlich immer die Sonne scheint und das Wetter immer heiß ist. Und es hieß, wir hatten die kältesten Sommertage, die jemals gemessen wurden. Also man misst ja jetzt nicht so lange. Und auch in Deutschland, wir hatten hier praktisch keinen richtigen Sommer. Und Leute denken sich, okay, das Klima wandelt. Nur in welche Richtung? Jetzt, was ist dran an diesen Meldungen, dass wir auf eine neue Mini-Eiszeit uns zu bewegen oder was jetzt wieder mehr in den Medien kommt, dass diese Meeresströmung abreißt, dass dieser Wärmestrom abreißt und wir uns quasi vorbereiten müssen auf diese massive Kälte. Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Das hängt letztendlich alles damit zusammen, dass Menschen bereit sind, alles zu glauben, nicht, was ihnen aufgetischt wird. Auch schon aus dem Grundsatz, mir selber geht es auch so. Ich bin bereit, jedem Menschen, den ich neu kennenlerne, in irgendeiner Weise einen Vertrauensbonus zu schenken. Ich werde nicht jeden Menschen mit Misstrauen ansehen, sondern ich bin bereit, Menschen, die ich gar nicht kenne, zunächst mal zu vertrauen. Das ist auch etwas, genau wie die Angst in den Menschen implantiert ist von Natur aus, so ist dieses auch implantiert und hängt damit zusammen, dass der Mensch ein Herdentrieb ist. Ohne diesen Herdentrieb, wenn jeder von Anfang an, von Geburt, der Feind des anderen ist, können sich nie Herden entwickeln. Das heißt mit anderen Worten, der Mensch ist bereit, ne, den Nachrichten, die ihm vermittelt werden, von unbekannt zu vertrauen. So, und damit ist es natürlich möglich, wenn man das ausnutzt und das Vertrauen missbraucht, den Menschen mit allen möglichen Dingen einen Bären aufzubinden. Egal, was es auch immer ist. Es hieß doch vor dieser Kampagne mit globaler Erwärmung hieß es doch Global Cooling. So in den 70er Jahren war das, glaube ich. Ich erinnere mich sehr genau, das war Mitte der Eiszeit. Und das Tragische daran ist, es gibt einen Professor Schneider, der auch bei der Institution des IPCC, des späteren Weltklimarates, übrigens hat sich diese Institution, die ist ja nicht von der Weltbevölkerung zum Weltklimarat ernannt worden, sondern die haben sich diesen schönen Titel selber zugelegt. Also dieser Herr Schneider, der in den 70er Jahren ein starker Verfechter der These war, dass wir der nächsten Abkühlungsperiode auf der Erde entgegengehen. Kaum war die ganze Geschichte so weit entwickelt in den USA, da war er dahinter, dass er einen guten Posten, einen gut bezahlten Posten bekäme und er ist Mitbegründer des IPCCs geworden und von dem Augenblick an drehte er sich total um und nahm von James Hansen, dem großen Boss von GIS, also von dem Institut, von der NASA, welches auch bei der Klimaforschung beteiligt ist, dessen Theorien auf, dass die Menschheit einer bedeutenden Erwärmung zugeht, dadurch, dass es eben die menschgemachte CO2-Erwärmung gibt. Diese Leute, die damals verkündet haben, es wird kalt, die sind nichts anderes als die Politiker, die heute irgendwas verkünden, etwas Furchtbares oder irgendetwas wahnsinnig Gutes, was sie machen wollen. Ne? Allen die Steuern zu erlassen, wo wir weit gehen oder auch zu behaupten, dass man ab morgen nicht mehr zum Zahnarzt braucht oder irgendwas. So, die stellen solche Behauptungen auf, ne? Und stellen sie ein paar Tage später oder Wochen oder Monate später hin und sagen, was kümmert mich mein dummes Geschwätz von gestern? Der Schneider, Professor Schneider, ist ein typisches Beispiel. Ne? 17 Jahre Kälte. Ne? Kaum vergingen ein paar Jahre, Wärme. Wem soll man glauben? Diesen Leuten am besten überhaupt nicht. Denn die Leute fragen natürlich jetzt, was ist in den nächsten 10, 50 oder 100 Jahren? Kommt es wieder zu einer Mini-Eiszeit? Sehen wir wieder, wie Teile Europas unter einer Eisschicht bedeckt sind? Und können wir das überhaupt vorhersagen? Ist das überhaupt technisch möglich? Oder müssen wir jetzt... Müssen wir dazu alle möglichen Publikationen durchsuchen und genau... Nein. Herr Benisch, das ist relativ einfach, ne? Auch den Menschen zu beantworten. Ne? Die Menschen sollen nicht anfangen, in 20, 30 oder 50 Jahren zu denken. Gucken Sie mal, seit über 10 Jahren wird uns in Deutschland und anderen Ländern auch gesagt, die Verschuldung, das kann nicht immer so weitergehen. Wir müssen an unsere Enkel denken. Wird in der Zwischenzeit an unsere Enkel gedacht? Nein, die Verschuldung wird immer größer. Wo ist der Zwang, dass man sich den auflegt und sagt, ich muss unbedingt in 10, 20, 30 Jahre denken, wie da das Klima ist? Das Klima der Erde ist immer da gewesen. Und die Erde, Sonne, Mond, unsere anderen Trabanten, die regeln das ganz von alleine, wann es mal wieder wärmer wird und wann es wieder kälter wird. Wir werden keine Eiszeit bekommen, wie vor Millionen Jahren, dass hier Mitteleuropa in einem dicken Eispanzer gehüllt war. Wenn sowas kommen könnte, dann kann sich nicht das ereignen zur Zeit unserer Generation und der nächsten ein, zwei, drei Generationen. ausgeschlossen. Mutter Erde hat immer dafür gesorgt, dass es mal kälter wird, mal wärmer, und die Warmzeiten sind auch den Menschen im Allgemeinen immer besser bekommen als die Kaltzeiten. Das schließt aber nicht aus, dass es bei uns wieder etwas kälter werden wird. Wir haben auf jeden Fall hier in Norddeutschland im letzten Jahr schon festgestellt, dass wir einen ganz schön gepfefferten Winter hatten. Wir haben keine extremen Temperaturen gehabt, wie hier oben in Schleswig-Holstein mit 25, 30 Grad minus 1946 und 47, was ich alles noch erlebt habe, wo in Deutschland Hunderttausende von Leuten in diesen beiden unglaublich harten Wintern erfroren sind, wovon heute kein Mensch was weiß und wo auch überhaupt gar nicht mehr drüber geredet wird. Erfroren und verhungert. Und solche Zeiten, solche kurzen, kälteren Jahre, die wird es immer mal wieder zwischendurch gehen. Das tut der Menschheit aber nichts. Und ich meine, die großen Bemühungen und die sagenhafte Geldausgabe, das dauernd nur noch um Energie sparen und hier sparen und dort Wasser sparen. Die Menschen sparen ja schon von alleine, weil alles so irre teuer ist. Wer lässt denn seinen Wasserhahn endlos laufen, ne? Oder sitzt in der Badewanne 3 Stunden rum und macht sich immer wieder neues warmes Wasser? Kaum jemand. Also die Nöte, nicht, die publiziert werden, das streichen Sie mal alles ab. Wenn Sie was Gutes tun, versuchen Sie mal im Internet von der Bild-Zeitung die Ausgabe zu kriegen vom, mal sehen, ob ich das hier finde, das ist jedenfalls, einen kleinen Augenblick, ich habe die hier, Freitag, den 23. Februar 2007. So, das ist jetzt 3 Jahre her. Da steht oben drüber, geheimer Klimabericht, wir haben nur noch 13 Jahre. So, das war im Februar 2007. Wir werden alle sterben. Das ist 3,5 Jahre her. Seitdem hat sie bezüglich Klima aber auch nichts getan. Wir haben nachdem, womit sich die Bild-Zeitung geschmückt hat und den Menschen Angst gemacht hat, damit diese Auflage weggeht wie warme Semmeln, von den 13 Jahren sind 3 weg. 10 haben wir noch. Und ich gehe jede Wette ein, in 10 Jahren ist genauso wie jetzt. Das sind alles Meldungen, nicht, mit denen die Medien nur Geld verdienen und die ganze Angst ewig anschieben und anheizen. Also auch diese Überschriften, wir haben noch so viele Jahre oder so und so wenig Jahre, wir werden alle sterben. Jetzt gibt es ja mehr und mehr prominente Leute auf dem Planeten, Wissenschaftler oder sogenannte Wissenschaftler, auch aus der Politik, der Rat für Auswärtige Beziehungen, elitäre Organisationen, die sagen, wir verbessern das Klima oder wir können jetzt den Klimawandel aufhalten oder verlangsamen, indem wir jetzt an der Umwelt und der Atmosphäre herumforschen. Man fasste das zusammen unter dem Begriff Geoengineering. Und hier schreibt zum Beispiel Christian per E-Mail, inwieweit hat das Thema Chemtrails Bedeutung oder HARP, Technologien, die man jetzt vorgeschlagen hat. Wir haben laufend irgendwelche Leute, die sagen, wir müssen Partikel in die Atmosphäre blasen, sei es nun Schwefeldioxid oder irgendwelche Nanoscheiben. Wir müssen irgendwie die Ozeane impfen mit Substanzen, um CO2 zu binden oder wie auch immer. Was steckt hinter diesen durchgeknallten Vorschlägen? Gar nicht. Die Leute sollen mal anfangen, nicht immer diese Katastrophenmeldungen zu lesen und darüber sich Gedanken zu machen. Die sollen mal lieber überlegen, ob es nicht möglich ist, wenn wir fleißig sind, die nächste Generation, dass wir nicht mehr 6 Wochen Urlaub haben, sondern 8 Wochen. Die sollen mal über schöne Sachen nachdenken, nicht? Wie wunderbar der Sonnenaufgang heute Morgen gewesen ist oder was weiß ich. Aber die Menschen sind, und das ist ja das Bekannte, die Angst ist ja im Menschen verankert. Gucken Sie mal, das fängt an bei Kleinkindern. Erinnern Sie sich, alle, die Kinder haben, ne, werden sich daran erinnern, und alle, die Eltern sind auch. Wenn Eltern irgendetwas bei Kindern nicht durchsetzen können, dann machen sie ihnen Angst. Wenn du das nicht tust, nicht passiert das. Das ist wie das Wissen um die Angst von Kindern bereits, wenn sie geboren werden, dass Angst da ist und die Angst wird benutzt. Und so lernen Kinder sehr früh, was Angstmache ist. Und wenn sie älter sind, ne, können sie entsprechend studieren, und wenn sie noch älter sind, kommen sie in irgendeine Regierung rein oder irgendwie in die Verwaltung. Die meisten jungen Leute drängen ja heute sowieso in Verwaltungsposten, in Staatsdienst, weil sie sich nicht selbstständig machen wollen, ne, und weil sie annehmen, ne, in Staatsdienst bin ich besser versorgt. So, denn da können sie dann zeigen, durch solche Sachen, wie unser Klimakanzlerin bekannt gibt, dass CO2 das größte und schädlichste Gift der Erde ist. Mit sowas wird Angst gemacht. Und die Angstmacher fängt an von Eltern im Kindesalter, geht über Lehrer weiter mit Strafarbeiten und so weiter, bis die Leute nachher älter sind und das auch als Vorgesetzte gegenüber ihren Untergebenen tun. Warum, wieso gibt es so viele Leute, die nicht in der Lage sind, dieses Ängstliche, was Angst macht, einfach beiseite zu schieben, Chemtrail sein lassen, ne? Klima, gar nicht dran glauben, weg, irgendwas anderes, ein schönes Buch lesen oder mal rausgehen in die Natur. Ne? Es gibt so viele Sachen, an denen man sich freuen kann und ich kann nur jedem empfehlen, ne? Glauben Sie diesen Quatsch, der Ihnen von Politikern und von den Medienfritzen erzählt werden. Ne? Gucken Sie mal, zwei kleine Beispiele. Wir haben ja nun gerade gehört, dass die Regierung Abkommen über Verlängerung der AKWs getroffen hat. Vor einiger Zeit, kann ich mich erinnern, wenn man abends Nachrichten sah, das ist nur ganz lange her, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, waren oft irgendwelche Kraftwerke, das brauchen gar nicht AKWs zu sein, oder irgendwelche Industrieanlagen, die Kühltürme hatten, von den Journalisten und von ihrem Aufnahmeteam so gestellt, dass gegen die untergehende Sonne der Wasserdampf der Kühltürme genau vom Objekt, also vom Beobachten, in 360 Grad kurz vor der Sonne lag. Was wurde mit diesem weißen Wasserdampf? Der wurde bräunlich-gelblich. Und dann konnte man förmlich hören, wenn man ein bisschen Fantasie hatte, dass nebenan beim Fernsehen die Emilie rief, Emilie, komm doch mal rüber, guck dir das mal an, da muss doch die Regierung wirklich das mal was gegen machen. Alles CO2. Ne? So wird Panik geschürt und genau das Gleiche ist auf allen möglichen anderen Gebieten, egal ob das die Entwicklung des Staates ist, die Verschuldung, dann die neue Bildung der Kinder durch die neue Ideologie mit dem Klima, was Ihnen heute erzählt wird von Lehrern bezüglich Klima und CO2 ist eine Schande. Aber es ist genau das Gleiche, die Menschen ändern sich nicht, habe ich vorhin gesagt, ich bleibe dabei. Ich selber habe noch den Nazi-Staat erlebt und die Indoktrination von uns Jungen, von meinen Gleichaltrigen damals. Es hat sich nichts geändert. Und wieso ist Deutschland gerade der Vormarschierer in dieser Geschichte mit dem Klima? Ganz einfach deswegen, ich wiederhole, die ganze Geschichte mit dem Klima ist in den USA geboren worden. Und die Amerikaner waren vor 50, 60 Jahren Besatzungsmacht hier in Deutschland und die kennen die Deutschen. Und die Deutschen sind international dafür bekannt, dass sie die größten Angsthasen sind. Nun muss man sich fragen, wieso sind die Deutschen ein besonderes Volk? Nein, gar nicht. Aber im vergangenen Jahrhundert, was ist da über das Land hereinbrochen? Zwei Weltkriege verloren. Ein Hitler, dreimal Entwertung von Geld. Dies alles kann kein Volk ertragen, ohne Angst vor der Zukunft zu bekommen. Und dieser Zustand Deutschland ist international bekannt, vor allen Dingen in Amerika. Und deswegen ist von Amerika auch das ausgegangen, dass die Grünen hier gepäppelt werden sollen, eine neue Partei werden, um diese ihre Geschäfte, die aus den USA geboren worden sind, mit der Weltklimakatastrophe zum Durchbruch zu verhelfen. Die Deutschen waren ja, die Nazis waren ja auch äußerst grün. Es gibt sogar ganze Bücher darüber, wo Leute die Parallelen aufzeigen und sagen, ja, sicher, die Nazis hatten unglaubliche grüne Programme und sie sagten, wir brauchen mehr oder weniger diesen faschistischen Staat, um den Lebensraum zu schützen, ihn gesund zu halten und all diese Dinge. Und man will den Bürgern vorschreiben, was sie essen und was sie nicht tun dürfen. Und jetzt haben wir in China gesehen, dass Ziele gesteckt werden. Jetzt kommt ja bald der nächste 5-Jahres-Plan, der muss vorgelegt werden, weil die haben natürlich genau Planwirtschaft. Genau wie bei uns, ne? Ja, und es heißt in China, wir haben hier politische Ziele und wir können hier überhaupt keine Flexibilität anwenden. Wir haben einfach hier Stromausfall, da Stromausfall und hier kommt nichts mehr nach und alles versinkt hier im Chaos, nur damit sie dieses Planziel erreichen. In Deutschland sahen wir Berichte in Zeit Online und anderen großen Publikationen, wo es hieß, wir müssen so sein wie China. China kann mit dem Finger schnippen und schon wird was gemacht. Und in Deutschland wird ja alles zerredet und da passiert ja nichts. Und Nein, viel, viel Wahres ist da dran. Nicht umsonst, wenn in Gesprächen, wenn man in den USA, ich bin ja, habe 30 Jahre in den USA gelebt und habe da nicht nur die Aufgabe gehabt, mich um die Klimageschichte als Kommissar für das Energy Savings Programm zu aktivieren, sondern ich habe an zahlreichen Hunderten von Meetings teilgenommen, wo es auch um wirtschaftliche Probleme gibt. Ich habe in der Zeit danach ein Wirtschaftsinstitut in den USA geleitet, was sich mit den Fragen beschäftigt hat, was die großen internationalen Abkommen, die, wo man sagen, zur EFTA, früher zur EU, zur NAFTA geführt haben, was die Menschen, der Völker, die daran beteiligt sind, von solchen Abkommen internationaler Art an sich haben. Überhaupt nicht. Die Abstauber sind immer dieselben Gruppen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen, ne, auf die Angst der Deutschen. Es kommt ein weiteres Kapitel hinzu, was wenigen Leuten bekannt ist, weil sie relativ jung sind. Ich bin nur 86 Jahre alt und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier vor dem Mikrofon stehe und mich innerlich errege. Natürlich tue ich das. Wenn man von einer großen Ungerechtigkeit Kenntnis hat und die laufend erlebt und die dazu führt, dass einfache Menschen, einfache Arbeiter ausgebeutet werden, so kann man da einfach nicht drüber hinweggehen und hinwegsehen. Denn diese Geschichte, was wir jetzt erleben, nicht, rührt zu einem erheblichen Teil davon, dass die Deutschen beamtenhörig sind und nicht das Maul aufmachen. 1945 wurde, oder nach Kriegsende, wurde von den Siegermächten untersucht, wie konnte es überhaupt zu der ganzen Hitler-Geschichte kommen, zu dem Weltkrieg, zu den 20 Millionen Toten. Und da wurde die Frage gestellt und untersucht, sind die deutschen Beamten hörig? In der Tat wurde nachdem der Fragebogen, also der Fragebogen ist eine riesige Aktion gewesen, ich will nicht erörtern, von wem der erfunden worden ist, aber der Fragebogen war eine internationale Aktion, um die Deutschen durch die Entnazifizierung zu führen. Und als Ergebnis davon wurde festgestellt, dass die deutschen Beamten hörig sind. Das hängt damit zusammen, dass ihnen das deutsche Beamtentum schon seit 200, 300 Jahren vorexerziert wurde, als die akzeptabelste Aktion, die akzeptabelste Situation, wie ein Staat zu funktionieren hat, oben der König, darunter die Verwaltung und darunter die Arbeitswillen. Die Deutschen haben nie was anderes kennengelernt. Das wurde in der Hitler-Diktatur fortgeführt und hat sich, und das ist das Erschreckende, und das lehrt uns Sarrazin, die Deutschen haben insofern nichts dazugelernt, als die internationale Gemeinschaft der Völker den Deutschen nach 1946, 1947, als die großen Verhandlungen in Nürnberg und in Frankfurt waren, auferlegt, künftig sowas nicht wieder zu dulden, dass eine Hierarchie sich in die Richtung entwickeln kann wie die Hitler-Diktatur. Sie sollten, auf Deutsch gesagt, das Maul aufmachen. Was meine Generation, ne, und die Vor- und die Nachfolgenden ihren Eltern und Großeltern, ne, vorgeworfen hat, wie habt ihr das damals 33 bis 45 alles sehen und ertragen können, ohne das Maul aufzumachen? Die Situation haben wir heute am Miniatur genauso. Wenn Herr Sarrazin sich hinstellt, ne, und ein Buch darüber schreibt, über die Situation in Deutschland, es geht hier gar nicht, überhaupt gar nicht um Judenfragen oder um Gene, sondern es geht um den Zustand des Staates. Und wir haben eine Opposition von allen Medien zu Herrn Sarrazin und er wird vorgeführt, praktisch als ob er vor dem Volksgerichtshof und Herrn Freisler gegenüber sitzt. Nichts hat sich geändert seit damals. Und wer darüber etwas berichten will und das wissen will, der muss zur damaligen Zeit einfach gelebt haben. Denn auch in Büchern sind Verfälschungen drin. Und ich habe oft nun heute Nachmittag berichtet, wie leicht und wie easy es ist, für die Journalisten heute falsche Berichte in die Welt zu setzen. Hauptsächlich deswegen, um Angst zu schüren und Geld zu kassieren. Wenn es aber bis heute nicht möglich war, dass die Deutschen das Maul aufmachen, im Gegenteil zu dem, was die Umfragen ergeben, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen und mal richtig durch den Kopf gehen lassen. 75% der Deutschen stehen hinter Sarrazin. Die stehen nicht hinter Sarrazin wegen seines Buches. Das kennen die gar nicht. Das Buch ist ja gar nicht erst erschienen. Aber die Tatsache, dass endlich mal einer das Maul aufmacht und den Staat der Hierarchie gegenüber zum Ausdruck bringt, dies und das und jenes, was sie hier zusammen hat, geht so nicht weiter. Das imponiert den Leuten, aber sie selber, die 75%, machen sich das mal auf? Nein. Die schlafen weiter. Und das ist traurig für mich. Ich habe unter drei Regimen gelebt. Unter allen drei Regimen, egal ob sie unter den Nazis waren, wurde meine Familie enteignet. In der DDR wurden wir enteignet. Und nachdem beide Deutschland zusammengeführt wurden, machte dann die Restenteignung unser damaliger Bundeskanzler Kohl, indem er den Bundestag belogen hat und dem Bundestag erzählt hat, wir kriegen die Wiedervereinigung nur durch, und das ist Forderung der Russen gewesen, wenn wir dem zustimmen, dass die Enteignung in der DDR grundbesitzlichen Enteignungen so bleiben, wie sie sind. Hinterher in einem Gespräch mit in Berlin hat sich der damalige Ministerpräsident der UdSSR dazu geäußert, Herr Gorbatschow, es hat keine Gespräche darüber gegeben. Soweit zu Kohl in der Geschichte. Und wenn ich hier beiläufig erfüge, dass ich in allen Regimen enteignet worden bin, so macht das natürlich in einem Menschen großes Misstrauen, wenn wir weitere andere Regime haben. Wie gehen die denn mit den Menschen um? Da komme ich wieder zu dem, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Der Mensch ist so, wie er ist. Er ist nicht zu ändern. Wir müssen ihn so nehmen, wie er ist. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Dazu haben wir ein Grundgesetz. Und wir müssen auch sehen, dass das, was überhaupt in diesem Staat eine Demokratie ausmacht, nämlich die Mitbestimmung des Volkes, und das ist in Artikel 20 GG Grundgesetz verankert worden, dass wir Volksabstimmungen haben. Im Artikel steht alles drin, und zwar unter 6 Worten zusammengebracht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jeder, der dies hört, kann sich die Frage stellen, zu sich selber, hast du je erlebt, dass du mal mitbestimmen konntest? Das Einzige, was wir machen bei der sogenannten Mitbestimmung, ist Parteien zu wählen. Alles andere ist nie in die Tat umgesetzt worden. Nur erhebt sich die Frage, wenn diese 6 Worte praktisch das Gerüst einer Demokratie sind und das ist nicht installiert worden, weil die Hierarchien das nicht wollten, was ist denn der Staat dann eigentlich hier? Ist denn Demokratie? Ist das eine Diktatur oder was ist das überhaupt? Fragen über Fragen. Und ich empfehle Ihnen nochmal, gucken Sie in das Buch rein, die Lüge der Klimakatastrophe, der Auftrag des Weltklimarates. Da werden Sie viele Fragen beantwortet bekommen, vor allen Dingen auch, was am interessantesten an diesem Wirtschaftskrimi ist, wie die Grünen von den USA als Partei überhaupt installiert wurden, weswegen, von wem, warum, wieso, wann, weshalb. All diese Fragen, die unsere Journalisten eigentlich stellen sollten, schon seit 20, 30 Jahren, die aber nie gestellt worden sind. Frage auch weshalb, cui bono, wem nutzt es? Ganz einfach, dem Geschäft. Solange das Klimageschäft auch für die Medien in Gange ist und kann immer wieder aufgerührt werden, gibt es immer wieder neue Artikel und die Verkaufserfolge und Einschaltquoten bleiben hoch. Bei den Grünen... Zurück zu Herrn Benefit. Bei den Grünen hatten wir gesehen, wie dieser Zynismus geherrscht hatte eigentlich. Man hat ja immer gesagt, das war die Aufbruchstimmung. Auf einmal gab es das Thema Umweltschutz für eine breite Masse und viele ehemalige Grüne oder Grüne schwärmen noch heute von dieser Zeit. Und diese rebellische Stimmung und man bringt das Ganze sehr, sehr schwärmerisch. Ja, na gut, wir alle als Jugendliche, wir waren ja alle so rebellisch und aufrührerisch. Aber jetzt, jetzt guckt man sich dann die Grünen an und die Führungsfiguren der Grünen und die kamen alle aus den kommunistischen Gruppen. Und manche von denen waren halt eben auch sehr, sehr zynisch und sagten, oh, wir wissen, dass wir mit dem Kommunismus hier im Westen auf die normale, direkte Art wenig Erfolg haben werden. Also geben wir dem Ganzen einen grünen Anstrich. Wir sagen ab jetzt nicht mehr Umverteilung von Reichtum und Planwirtschaft, sondern wir sagen, ja, wir brauchen diese ganzen Institutionen, mehr Staatsmacht, mehr Eingriffe und so weiter und so fort. Und einige von diesen Führungsfiguren der Grünen, zum Beispiel Joschka Fischer, die sind dann irgendwann richtig weit aufgestiegen und waren dann nicht mal mehr Kommunisten oder Grüne, sondern eigentlich wirklich nur noch Globalisten, weil sie einfach über diese normalen Ebenen hinausgewachsen sind. Ja. Naja, das war zu erwarten. Ich meine, bei Leuten wie Fischer, wie bei Politikern überhaupt, denen man zuhört und zwangsweise sieht man sie ja auch oft im Fernsehen, nicht sehr parallel. Bei dieser Geschichte überhaupt nicht, weil bei den Medien heute muss mal überlegt werden, Entschuldigung, auch mit den vielen Katastrophen dieser Erde, nicht, was da dauernd gesucht wird. Dann ist in China eine Überschwemmung, da ist wieder ein Fluss über die Ufer getreten, ein Damm ist gebrochen, da hat es ein Unwetter gegeben. Wir haben plötzlich angeblich Tornados. Früher hießen die Wirbelstürme. Ne? Tornado klingt natürlich besser, viel gefährlicher. Ne? Diese ganze Aufbereitung von Zuständen ist natürlich Politikern und Menschen überhaupt am besten möglich, wenn sie, sagen wir mal, die Sprache beherrschen. Flüssig reden können, nach Möglichkeit ohne Pause, sich überhaupt gar nicht unterbrechen lassen durch irgendwelche Gegenfragen. Und da ist Fischer ein Prototyp dafür gewesen. Fischer war ein völlig unbeschriebenes Blatt. Von dem Augenblick, wo er in die Politik eintrat, ne, lernte er das Sprechen und die Didaktik im Fernsehen und am Radio. Und solche Leute gibt es viel. Und solchen Leuten wird dann geglaubt. Ja, Herr Dennis, so ist das die Situation. Ich möchte doch gerne allen jüngeren Zuhörern dringend empfehlen, seien Sie bitte wesentlich kritischer mit all dem, was Sie von den Medien hören. Gucken Sie mal, die Klimageschichte, zurück zum Klima, nochmal zum Hauptthema. Ne? Die Klimageschichte ist jetzt 25 Jahre her. Am 6. August 1986 erschien von Rudolf Augstein sein damals bereits existierender Spiegel. Der wurde über die Welt verteilt und ich saß damals zufälligerweise an dem Tag, ich meine, es wäre Montag oder Dienstag gewesen, auf dem Flughafen in Florida, in Orlando und wartete auf einen Freund von mir. Und da wurde eine Maschine entladen, die aus Deutschland kam und neben mir war ein Papierkorb und da flog eine Zeitung rein. Und zufälligerweise war das der Spiegel, der neueste Spiegel, den ich noch gar nicht kannte. Und zufälligerweise war der auch so gefaltet, dass mich der Kölner Dom anblickte. Nun ist der Kölner Dom ein Bauwerk der Renaissance und eins der größten Bauwerke, auf jeden Fall, was wir in Deutschland haben, möglicherweise auch weltweit. Das glotzte mich an. Die Türme bis, die beiden Türme guckten noch mit den Spitzen aus dem Wasser. Alles andere war untergegangen in der Nordsee. Und das war der Augenblick, wo die Klimakatastrophe geboren wurde. Da stand es drauf auf dem Spiegel von Augstein. Die Klimakatastrophe. Ich habe Augstein 14 Tage später aus meinem Büro in Kissimmee angerufen und ihm gesagt, ich konnte Augstein ganz gut. Was hast du dir denn dabei gedacht? Und dann sagte er, aufwecken. Und dann sagte ich, und Angst machen. Und wissen, was Augstein darauf antwortet? Ohne Angst der Massen, keine Bewegung der Massen. Aha. Und wissen Sie, was das war? Das war die Geburt des IPC und der späteren Weltklimarates. Wie das vonstatten geht, ich komme immer wieder auf das Buch zurück. Es sind zig Bücher geschrieben worden über das Klima. Alles von Wissenschaftlern. Es gibt kein einziges Buch, das die Frage beantwortet hat, was Journalisten längst hätten feststellen müssen. Wer ist eigentlich das IPCC? Wer hat wann, wem, wozu, weshalb die Aufgabe gegeben, ein IPCC einzurichten? Die Fragen darauf, die sind beantwortet in dem Buch. Ich wiederhole, die Lüge der Klimakatastrophe, der Auftrag des Weltklimarates. Lesen bildet. Und wenn Sie nicht lesen und Bücher lesen, können Sie leider auch nicht teilnehmen an irgendwelchen Diskussionen. Ja, oder man wird dann beherrscht. Die Leute, die nicht lesen, werden dann von irgendwelchen komischen, schrägen Vögeln beherrscht, die eben lesen die ganze Zeit. Ja, ja, aber ohne Lesen, wer gibt Ihnen Argumente in die Hand? Wie wollen Sie teilnehmen an Diskussionen, wenn Sie keine Argumente haben? Das sind doch leere Diskussionen, leeres Palaver. Auf Diskussionen können Sie nur Erfolg haben, wenn Sie Argumente haben und das hieb- und stichfest beweisen können, wie es ist, aufgrund von A, B und C, ne? Und nicht anders. Aber alle Leute, die sich nicht weiterbilden wollen, die sind eben verdammt und verflucht, jeden Mist zu glauben, den die Medien ihnen vorsetzen. Es gab diesen Think Tank, eine Plangruppe der deutschen Bundeswehr. Und dieser Think Tank hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, beziehungsweise eigentlich war das nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Und er wurde dann mit Hilfe, glaube ich, des Spiegels veröffentlicht. Also der Bericht wäre durchgesickert. Fragwürdig, ja. wie sehr man, also wie, ob man nicht davon ausgehen kann, dass beabsichtigt war, dass der irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt. Und es hieß, wir hätten in diesem Jahr 2010 Peak Oil erreicht und es würde nur noch bergab gehen. Deutschland bräuchte, wie andere Staaten auch, eine Planwirtschaft. Demokratie müsste hinten angestellt werden und wir müssen uns den Russen anbiedern. Wir müssen uns den Saudis anbiedern und es hätte dann auch gravierende Auswirkungen, wenn die Wirtschaft zusammenkracht. Die Leute werden sauer, denn sie haben keinen Lebensstandard mehr und dann gibt es halt eben Aufstände und es hieß wiederum implizit, naja, da muss die Bundeswehr halt eben eingreifen. Diese Leute haben gar keine Ahnung, was es bedeutet, wenn man den Teufel weckt. Ne? Und die Leute haben keine Ahnung, was überhaupt in einem Land passiert. Und man sollte das nicht zu weit wegwerfen, ne? Wo plötzlich eine Revolution ist. Ne? Und eine Revolution anzuheizen, auszurufen, ist gar nicht so sehr schwierig. Denn überall auf der Erde, nicht? Auch das kann man lernen durch Bilder und durch Lesen, überall auf der Erde sind Hierarchien gestürzt worden, nicht von der Masse des Volkes, sondern von 2, 3, 4% von Aktivisten. Die haben sich zunächst der Medien bemächtigt und dann der Zeughäuser, wo die Waffen früher drin waren und damit war die Revolution schon vollbracht. Und so etwas kann sich auch hier bei uns ereignen. Ich erinnere mich, es ist noch gar nicht so sehr lange her, 3, 4, 5 Jahre, als plötzlich der Krieg in Jugoslawien, in dem heute zertrümmerten Jugoslawien, in Gange war. Plötzlich waren wir da mitten, ja, ich möchte sagen mittendrin, aber am Rand auch inkriminiert, sodass wir teilnehmen mussten. Solche Sachen können sich ereignen, relativ schnell. Zündfunken, nicht, bringen jedes Pulver zur Explosion. Und daran zu arbeiten, nicht, und zu sagen, wir müssen das ändern hier, das ganze System, wir müssen gar nicht viel ändern. Was wir ändern müssen, ist die Einstellung der Medien zu den Lesern. Wir Leser sind ja die Kunden der Medien. Und wenn wir als Kunden den Medien und ihren Berichterstattern jeden Scheiß abnehmen, ne, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Medien mit uns machen, was sie wollen. Und dazu hat die Gesellschaft, auch hier in Deutschland, wir haben das gerade vor 2, 3 Tagen gesehen, wie schnell die Franzosen auf die Straße gehen und sich wehren. Hier in Deutschland ist das nicht der Fall. Wir sind, ich wiederhole es, beamtenhörig. Ne? Wir glauben an den Minister, der von oben verordnet wird. Oder wir glauben an diese falschen Propheten, die jetzt halt eben sagen, oh, wir sind gegen das Establishment, wir sind grün oder wir sind umweltfreundlich. Richtig, ja. Denn wir sehen ja diese Konvergenz, also man kann vielleicht so halb kritisch sein und sagen, ja, diese Regierung, was sie so treibt, ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Oh, aber da gibt's diese neue Gruppe, diese Umweltschützer und Grünen, damit kann ich mich identifizieren. Hier fragt zum Beispiel Christian per E-Mail, die Bundesregierung, Frau Merkel arbeiten exzessiv daran, uns die sogenannte grüne Energie näher zu bringen. Und meine Frage ist nun, macht es wirklich Sinn, auf Windkraft oder Solarenergie zu setzen? Na, überhaupt keinen Sinn. Weil beide Energieformen sind nicht dazu angetan, uns in irgendeiner Weise unabhängiger von den bösen CO2 erzeugenden Primärenergie zu bringen. Es geht nichts weiter. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Es ist so um ein riesiges Geschäft. Wenn Sie sich mal hinsetzen, jeder Einzelne, der das nicht glaubt, geht ins Internet und sammelt Berichte darüber, wie viel Windräder in den letzten 20, 30 Jahren aufgestellt worden sind, in Einzelnen und in Blocks, was das alles gekostet hat. Vor allem Sie, die jungen Leute, die davon schwärmen, dass die Ressourcen dieser Erde geschützt werden müssen. Und das Aluminium, Kupfer, Nickel, Molybdän, alles ist nur beschränkt zur Erde da. Wieso haben diese Herrschaften nichts dagegen, dass hier nutzlos zigtausende oder, ja, ich glaube 20, 30.000 Windräder haben wir in der Zwischenzeit in Deutschland, die hängen da rum und warten sehnsüchtig darauf, dass Wind kommt. Und was ist in der anderen Zeit? Stellen Sie mal vor, wir hätten keine Primärenergien, wir wären darauf angewiesen. Wie es dann aussieht, dann wären fast alle arbeitslos und wir hätten kaum was zu essen, weil die Bauern auch keinen Strom mehr hätten. Denn zum Strom, um Diesel und Benzin zu erzeugen, für die Kraftfahrzeuge der Bahn wird immer wieder Strom gemacht. Und die sogenannten erneuerbaren Energien, ich habe mir mal die Frage gestellt, wie man Energien erneuern kann. Energie kann nicht erneuert werden. Man kann nur die Form wechseln. Die kann die Form wechseln, genauso ist es, wie ich sage, Herr Dennis. Genauso ist es mit der Solarenergie. Die Hälfte des Tages ist bei uns Nacht. Was machen die Dinger nachts? Gar nicht. Dann Die haben mit Sicherheit die Hälfte der restlichen Zeit, wo es hell ist, Wolken auf der Erde, vor allem bei uns in unserem Breiten. Ne? Und im Winter, der Strahlungseinfall der Sonne mit 45, 46 Grad, wenn sie denn überhaupt da ist, ist so minimal, dass die Ausbeute an Sonnenenergien für die Solarkraftwerke und die Solardächer minimal ist. Es gibt viele Leute, die sagen, was wollen Sie denn, ich verdiene prächtig dran. Klar, wenn man solche Dinge aufstellt und man kriegt vom Staat 20 Jahre eine bestimmte Garantie für die abgelieferte Strommenge, ist das eine feine Geschichte. Aber der teure Strom, der so erzeugt wird, und den großen Energiekonzernen wie E.ON, RWE, ENG und so weiter, den die abnehmen müssen, der verteuert uns, mir und Ihnen allen den Strom, die Masse des Stroms erheblich, sodass wir das letztendlich finanzieren. Kein anderer. Der Staat ist kein Produzent. Der Staat produziert nichts. Der Staat kassiert, ne, von uns. Ne? Und bezahlen müssen wir. Und alles, was da ausgebrütet wird, was zum Wohle der Menschheit ist, ist gar nicht zum Wohle der Menschheit, sondern ist zum Wohle des Staates gedacht, damit der Staat seine Hierarchie päppelt und ernährt und die einzelnen Politiker sich ahlen können in ihrer Bekanntheit vom Fernsehen, vor den Meetings international und vor den Orden und Ehrenzeichen und ihren warmen Sesseln im Büro. So ist das. Auch dies gehört dazu, so wie die Menschen sind. Man muss es nur erkennen und auch aufnehmen wollen. Was ist mit dem Streitthema Atomenergie? Sie hatten sie angeschnitten. Das war ja im Kalten Krieg immer so der Stein des Anstoßes. Leute fürchten sich vor Nuklearwaffen und dann konnte man das sehr, sehr gut verbinden mit den nuklearen Kraftwerken und Leute waren halt sehr, sehr stark dagegen. Und wir sahen ja jetzt mit BP und dieser Ölkatastrophe, wie auch mit den zig Ölkatastrophen vorher, das Problem ist nicht das Tiefseebohren oder das andere Bohren und wo man genau bohrt, sondern das Problem ist, dass diese Unternehmen halt schlampen ohne Ende und es dann halt eben zu diesen Katastrophen kommt. Ja. Also ganz egal, ob jetzt jemand Windräder herstellt oder diese giftigen Solarzellen oder Nuklearkraftwerke. Worauf kommt es an? Was ist Ihre Einschätzung zu Atomkraft? Also ich will Ihnen ehrlich sagen, seitdem ich teilgenommen habe vor 35 Jahren, ich meine, das war im Mai 1976 in einer Sitzung in Boston, da war die Rockefeller-Gruppe vertreten, von der Ford Foundation war jemals da, Kissinger war damals Innenminister der USA, damals wurde der Beschluss gefasst, den Deutschen die Nutzung und die Forschung an der Atomenergie auszutreiben. Dazu sollte eine bestimmte Partei gegründet werden, ich habe das bereits erläutert, wir brauchen das nicht wiederholen. Ich persönlich bin ein ausgesprochener Anhänger der Atomenergie, und zwar aus folgendem Grund. Ne? Die Angst vor Atom ist letztendlich durch stark aufgebauschte Zahlen der beiden Atombomben, die in Japan gegen Ende des Krieges 1945 gefallen sind. Die Zahl der Toten damals, die eruiert worden sind, die wird mit Sicherheit stimmen. Was nicht stimmt, ist die jahrzehntelange Behauptung der Strahlungsschäden. Das ist längst ad absurdum geführt worden, dass das viel zu hoch, weitaus zu hoch gegriffen ist. Man muss sich mal möchte ich jungen Leuten, die keine Ahnung von Chemie oder Physik haben, hier auch mal verbal auseinandersetzen. Es gibt zwei strahlende Isotopen. Das ist zum Beispiel das Jod 131, was sich relativ schnell zerlegt. Und deswegen auch für die Menschheit, für die Menschen, die damit in Berührung kommen, gefährlich ist. Die Zerlegung, also die Intensität der Strahlung, wird gemessen nach ihrem Hauptfaktor, der sogenannten Halbwertszeit. Ich glaube, die Halbwertszeit von Jod 131, wenn ich mich nicht täusche, ich will das hier nicht strikt behaupten, liegt bei 7 Jahren. Das heißt, dass in 7 Jahren sich die ganze Geschichte um die Hälfte verringert hat. Das heißt, relativ schnell bedeutet, eine immense Strahlung hat dazu geführt, dass die Halbwertszeit nur 7 Jahre sind. die ein Isotop, was in der Natur nicht vorkommt und was bei der Verwendung von Uran in den Kernkraftwerken erzeugt wird, hat eine Halbwertzeit, ich glaube, von 140.000 Jahren. Dieses wird von den Grünen dargestellt als das riesige, große Umweltgift. Und an hier zur Zeit, wie die Grünen ihre riesige Werbung machten, Atomkraft, nein, danke, da glaubte fast jeder Mensch in Deutschland, nach 10 Jahren haben wir an jeder Straßenecke so einen glühenden Haufen, der da strahlt, ne, und das wird furchtbar werden. Ne. Die Halbwertzeit, ne, von dem Isotop, was Uran erzeugt, sind wie gesagt 141.000 Jahre. Sie können also Teile von diesem Material, ohne Angst zu haben, weil die Strahlung minimal ist, in der Tasche behalten, mitschleppen. Sie sollten es aber nicht essen, ne? Nicht wie als Marmelade verbrennen soll. Das ist natürlich Unsinn, ne? Aber das ist absolut ungefährlich. Trotzdem glaubt, ich glaube, 99% der Bevölkerung daran, dass die Geschichte mit den Atomkraftwerken und ihren sogenannten Abbrenngeschichten eine außerordentlich gefährliche Angelegenheit ist. Wenn dies alles so gefährlich ist, wieso haben wir 40 Jahre, über 40 Jahre Kernkraftenergie bekommen aus einer ganzen Reihe von AKWs und nicht ein einziger Mensch ist zu Tode gekommen? Ich weiß, ich höre das schon im Hintergrund. Ja, ja, die Berichte davon krümmeln, ist ja alles gefälscht und dahinter steckt die ESSO und die Ölindustrie, was weiß ich was alles. Alles Mumpitz. Man muss natürlich an sowas glauben. Nicht? Denn wenn man den Glauben nicht mehr hat, nicht, dann bricht die Ideologie zusammen. Und diese Ideologie mit dem strahlenden Restmüll von den Restbeständen, ne, an den AKWs, das gehört einfach zur heutigen Ideologie der Grünen. Angst machen. Atom und Klima. Das sind die beiden Sachen, mit denen Angst gemacht wird. Ich persönlich bleibe dabei, dass die Atomkraftwerke, die im Übrigen um uns rumstehen, und in Frankreich, in England, in Schweden, was sage ich, um uns rum, und jede Menge werden neu gebaut. Die alle, haben die Grünen jemals dagegen opponiert, dass Schweden neue Kernkraftwerke bauen wird? Ich kenne das gar nicht. Das ist ein Suizid, nicht, was sich lediglich hier in Deutschland ausbreiten konnte. Nichts anderes. Und im Übrigen, die Grünen haben 40.000 Mitglieder. So, nun interpolieren Sie mal, rechnen Sie mal nach. Wir haben 80 Millionen Einwohner hier in diesem Staat. Wie viel der Anteil von Grünen ist? Und was die Grünen, dieser winzige Anteil, für eine Macht hat, indem sie die Forschung mit der Kernkraft hier in Deutschland, die vor 40, 50 Jahren spitze war, verhindern konnten, am liebsten die Atomkraftwerke alle abschalten würden, damit dem Volk einen Schaden anstellen würden, den wir jetzt gerade verifizieren können, dadurch, was die Atomkraftwerke, nämlich wenn sie weiterlaufen, verdienen mit diesen Meilern. Das müssen ja keine neuen, das ist ja da, das ist ja Volksvermögen. Dieses Volksvermögen soll einfach vernichtet werden, nur damit die Grünen ihrer Ideologie nachsehen. Und wo sind die Toten davon? Wo sind die Toten hier in Deutschland? Gehen Sie mal zur BASF und gucken Sie mal nach, wie viele Tote da in den letzten 30 Jahren in diesem Riesen an Industriewerke. Ein Bering-Institut ist das, glaube ich, in Deutschland gibt jährlich bekannt, wie viele Grippetoten wir im Durchschnitt in Deutschland haben. Ja, jeden Winter. Das ist um 10.000. Kein Mensch interessiert sich dafür. Kein Journalist, nichts. Oh, die Raucherzeugen. Jetzt wird die Schweinegrippe verkündigt. Vielleicht sind 100 daran gestorben. Keiner weiß genau, wo dran denn. An der Medizin oder an was, ne? Vielleicht sind es auch Leute gewesen, die einen Herzinfarkt hatten. Was weiß ich. Da wird ein Theater gemacht von der Journalie, nicht? Und von den Medien. Und währenddessen es ist unglaublich und die Leute glauben das. So bescheuert sind die, ne? Ja, und währenddessen gibt es ein Massensterben wegen Zigarettenkonsum und wegen Krebs und all diesen... Ja, eben, nehmen Sie nur jeden Tag die Autototen auf den Straßen. Das ist nicht zu ändern, das ist eben so. Wie die Angst in eine bestimmte Richtungen gelenkt wird, ist wirklich, wirklich erstaunlich. Hieß es ja in Australien vor ein paar Monaten, nachdem dieser Climategate-Skandal bekannt wurde und Leute sehr, sehr misstrauisch waren, gab es eine politische Bewegung oder eine neue Art von von Rebellion gegen den Status Quo und Leute haben gesagt, wir wollen unseren günstigen Strom behalten, wir wollen Kohle unsere Kohle benutzen, unsere Kohle benutzen. Und hat man nicht Fortschritte gemacht in Bezug auf die Verbrennung? Kann man nicht heute wesentlich sauberer verbrennen als früher? Ja, ich habe das genau alles verfolgt. Ne? Ja, sicher kann da was gemacht werden. Es hat ja auch kein vernünftiger Mensch hat was gegen Umweltschutz. Dass die Umwelt geschont werden soll, es geht schon daraus hervor, jeder, der Zeit hat und ist in einem staatlichen Forst mal spazieren gegangen, egal ob das bei der Saberburg im Hamm, im Harz gewesen oder wo auch immer, in großen Wäldern, man ärgert sich darüber, wenn da Coca-Cola-Dosen rumliegen oder Zigarettenschachteln. So, damit fängt der Umweltschutz an, im Kleinen. Also was muss nicht sein. Und ich bin absolut dafür, die Umwelt zu schützen. Auf jeden Fall. Abgesehen davon stimmt die Tatsache nicht, dass diese Erde für uns viel zu klein ist allmählich und wir sind viel zu viele Menschen. Das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren hinbiegen. Ich bin vor kurzem in Namibia und Südafrika gewesen für mehrere Wochen und habe mich da auch mal zu schlau gemacht zu den Umweltfragen und Klimafragen. Wissen Sie, wie die ganzen Farmer in Namibia, in Botswana und den anliegenden Staaten damit umgehen, ihre Felder zu düngen für das Vieh? Da wird, wie es nach 1000 Jahren, wird im Herbst, im Spätherbst, im Winter alles abgebrannt, was von den abgefressenen Weiden und Wiesen übrig ist. Und die Asche, die da mal entsteht, ist der Dünger für das nächste Jahr. So ist das über Generationen gegangen und so geht das heute auch. Und kein Mensch ärgert sich darüber, nicht wenn er morgens aufsteht, die Sonne geht auf und im Osten stellt man fest, es ist dunstig, bräunlich, ein graublauer Himmel. Der rührt daher, dass jede Menge CO2, möchte ich mal sagen, also Rauch, in die Gegend, in die Luft, über Tausende von Kilometern in diesem riesigen Kontinent verbreitet werden, ohne dass sich jemand darüber aufregt. Das ist immer so gewesen. CO2 ist da kein Thema. CO2 ist überall nur ein Da-Thema, wo Menschenmengen geballt zusammenleben und wo es möglich ist, mit relativ wenig Aufwand diesen Menschen Angst zu machen und zu kassieren. Punkt. Furchtbar, ne? Ja, und sogar die Chinesen beschweren sich im Moment. Ich habe ja einen Bericht von... ich weiß gar nicht mehr, welche Quelle das war. Future Dialogue heißt, glaube ich, die Publikation. Und es hieß hier, dass die Stahlindustrie zusammenbrechen könnte oder zumindest sehr stark einbrechen könnte in China, weil man dieses Planziel erfüllen muss. Hier sagt jemand aus einer Fabrik, wir haben kein fließend Wasser für die Toiletten, wir können die Gefrierschränke nicht benutzen und unsere Produktion blieb stehen. Das ist ein Fabrikmanager bei der Wanxing Fabrik in Anping. Und er sagte, wir hatten hier 10 Tage lang ständig irgendwelche Stromausfälle. Manche dauerten 22 Stunden am Stück. Das Wasser kam nicht und wir konnten auch nicht Fernsehen gucken oder Radio hören. Herr Bennisch, ich möchte nicht unterbrechen, aber ich möchte mal einhaken. Ein typisches Beispiel dafür, internationaler Art, in einer aufstrebenden Nation von über 1 Milliarde Menschen, die vorankommen wollen, die dringend Strom brauchen. Und jetzt wird geschildert, was passiert, wenn kein Strom da ist. Ne? Für die Fabriken, für die Arbeitskräfte und so weiter. Und jetzt muss man das mal weiterdenken. Was hier passiert, wenn wir nur Solar- und Windenergie haben? Genau das Gleiche, nichts anderes. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrochen habe. Nee, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will, weil in China, wenn Leute sagen, wir müssen bis 2020, also das Jahr 2020, unsere Kohlenstoffemissionen um 40-45% reduzieren und es hieß, wir müssen in der nächsten Zeit 20% verringern und das müssen wir tun, damit wir, Zitat, politisch glaubwürdig sind, dass wir auf der internationalen Bühne mehr oder weniger hier agieren können, damit wir nicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Und jetzt erinnern wir uns, wer hat denn damals die Industrie erst möglich gemacht in China? Waren das nicht die Rockefellers und war das nicht Henry Kissinger, die ganzen Leute, die nach China sind? Ja klar, sicher. Da lockten ja Geschäfte, da wurden die Rubel verdient, da konnten Dollars wieder eingespart und neu angelegt werden, ne? Klar, sicher, genau, das ist Indien. Nicht anders, wenn man in ihm gewesen ist und sieht, zu welchen Leistungen eine Nation, die wirklich, ja, ich möchte nicht sagen am Hungertuch nagt, aber in ärmlichen Verhältnissen lebt. Furchtbar. Wir kriegen ja auch immer wieder Bilder, die teilweise wahrscheinlich nicht unbedingt von gestern oder vorgestern kommen, sondern die relativ neu sind. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich weltweite Bilder kommen sehe im Fernsehen. Wer weiß, wie alt die sind, ne, wann die Flüsse da über, welcher Fluss überhaupt da übers Ufer steht. Aber wenn man das mal sieht, in Indien, man ist mal da gewesen, ne? Hier ist eine riesige Nation, die aufgeteilt ist in verschiedene Glaubensbekenntnisse, dabei an einem Ziel zu arbeiten, voranzukommen. Und dazu wird an primärer Stelle Energie gebraucht. Es geht nicht anders. Denn die menschliche Kraft und die Kraft von Zugtieren, wie früher vor Jahrhunderten, das nutzt nichts mehr. Damit kann man kein Volk von fast 1 Milliarde voranbringen. Und was da in China und auch in Vietnam genau das Gleiche oder in Malaysia im Augenblick passiert, nicht um die Völker voranzubringen, ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Wir steuern auf den Abmarsch auf. Ja, ich will nicht sagen Abgrund, nicht, aber wir marschieren rückwärts. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. So ist das. Das hängt mit unserer gesamten Energiegestaltung zusammen und auch mit unserer Politik. Die Politik, auf die wir alle angewiesen sind, also die Gesetze, die uns überfluten und das Leben, was uns verordnet wird, ist nicht auf eine zukünftige Generation, auf einen Staat ausgerichtet, der in die Zukunft marschiert. Nicht umsonst heißt es in den USA, wenn man sich dort unterhält, zu den relevanten Themen, nicht nur zum Klima, sondern zur gesamten Weltwirtschaft, ne? Zu den Deutschen, ne? Es ist eine Slow-Motion-Situation, ne? Dort in Deutschland. Ne? Ja, die Deutschen bewegen sich nicht. Ne? Und das ist genau richtig. Ne? Slow-Motion. Slow-Motion, ja. Ich meine, das Lustige ist ja, die Globalisten haben seit langem Staaten unter ihre Kontrolle gebracht, sei es nur durch die Finanzwelt oder sei es nur durch kriegerische Eroberungen und neue Regierungen, die eingesetzt werden. Dann, wie Sie ja schon gesagt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland Besatzungsmacht. Also hatten diese Globalisten und diese Leute sehr, sehr viel Einfluss auf Nationalstaaten. Und jetzt sagen uns quasi die gleichen Globalisten, die Ära der Nationalstaaten ist vorbei, wir müssen jetzt in diese Weltregierung aufgehen, wir brauchen eine Weltbehörde für praktisch alles. Also one size fits all und wir können alles vorhersehen, wir können alles zuteilen und es jedem irgendwie recht machen, beziehungsweise wir können die Welt retten. Ja. Was müssen die Deutschen beachten in ihrem Denken? Also was ist jetzt, sage ich mal, wichtig, um eine Freiheitskultur zu entwickeln, um zu sagen, hoppla, wir besinnen uns wieder auf einen souveränen Staat, den wir wenigstens noch überblicken können. Also ich meine, einen Staat wie Deutschland, da hat man wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, wir können das als demokratische Republik organisieren, aber im Gegensatz zu diesem Monstrum EU oder das Monstrum einer Weltregierung. Ja, Sie haben recht. Also mich persönlich bewegt die Konstruktion der EU sehr. Und ich will auch sagen, weswegen. Ich bin vor vielen Jahren, ich habe es ja noch erlebt, wie die ersten Anfänge von europäischen Institutionen gemacht wurden. Also der Zusammenschluss und der Vertrag für Kohle und Stahl und diese ersten Bewegungen hin zu einem Europa mit dem Hintergedanken, wenn Europa verflochten ist durch Geschäfte, die sich nicht von heute auf morgen ändern lassen, dann werden wir in Europa nicht wieder solche Kriege haben, solche furchtbaren Kriege wie die beiden Weltkriege. Die Idee ist also gut gewesen. Ich bin damals ein großer Anhänger gewesen der ersten europäischen Institutionen, ne? Und bin sehr häufig auch bei den Zusammenkünften in Brüssel oder in Rom gewesen, nicht? Damals als Zuschauer und Zuhörer, ne? Und mich hat das sehr bewegt. Aber das, wo sich dieses Monstrum aus der EWG, aus der EG und aus der EFTA entwickelt hat in Europa, ist etwas, was mir Angst macht. Und zwar ganz einfach deswegen. Das ist keine demokratische Institution mehr, sondern dort wird diktatorisch gehandelt und gearbeitet. Und das lehne ich ab. Deutschland ist nicht umsonst, ne? Nach 1945, wie wir dieses furchtbare Desaster haben und das Land mit allem am Boden lag, ne? Keine Energie, kein Zuhause, keine Arbeit. Nicht sind die Leute, es ist unmöglich, den Menschen heute das zu verdeutlichen, was sich damals im Großen für fast alle abspielte. Wie ist dieses Land denn hochgekommen? Mit neuen Gesetzen, mit Verordnungen, mit Diktaturen? Nein, nein. Alles freiwillige Leistung. Da war nichts mit 35-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche oder 45-Stunden-Woche. Wer seinen Soll nicht abgeliefert hatte, kriegte überhaupt gar keine Marken zur Ernährung. Der konnte nichts kaufen, keine Lebensmittel und so weiter. So streng waren damals die Bräuche. Und das hat es gemacht, letztendlich die gewaltige Anstrengung dieses Volkes und auch von einer gebildeten Mannschaft, die dem Volk zur Verfügung stand, dieses Land zu dem zu bringen, was früher vor 40, 50 Jahren als Wunder, als Wirtschaftswunder gepriesen wurde. Und dieses Wirtschaftswunder, ne, mit den Aktiven damals, die den Deutschen zur Verfügung standen, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, all das, was heute abgelehnt wird, nicht weil es die Adjektive, die Endung teilt haben, das wurde übernommen von den späteren sogenannten Tigerstaaten, Korea und so weiter und so weiter. Und die haben das angewandt und sind genauso schnell aus dem Sumpf nach oben gekommen und stellen heute international was dar, während wir dies alles vergessen haben, uns in einen Haufen von sozialen Leistungen gestürzt haben. Natürlich sind diese Leistungen, die ganzen Sozialgesetze vom Volk, nicht gefordert worden. Sondern dies hat eine Hierarchie entwickelt, ohne Aufträge von den Bürgern, um zu nichts anderem, um sich ihre Position zu sichern, indem sie die Bürger abhängig machten vom Staat. Es ist ein Skandal, dass die Deutschen heute 70% der Deutschen, die hier leben in diesem Land, erhalten Subventionen vom Staat. Der Staat hat damals also eine riesige Bestechungsaktion über Jahrzehnte an den Wählern vorgenommen, um sie abhängig zu machen von sich selber, von ihrem Brötchengeber. Denn wer würde, wenn es Aufstände geben will und Leute in großen Mengen plötzlich, es gibt eine neue Partei, eine reaktionäre Partei, und die wollen die Regierung stürzen. Wer stimmt dem denn zu, dass sein eigener Ernährer gestürzt werden soll? 70% in diesem Land sind abhängig von der Hierarchie. Und würden dann gegebenenfalls einen neuen nationalen Sozialismus wählen? Wäre möglich. Das sind aber Sachen, wissen Sie, diese Gedanken, die lehne ich ab für mich selber, ne? Weil sie sehr beängstigend sind. Mir braucht keiner vorzuwerfen, dass ich ein Angsthase bin. Ich bin Kriegsteilnehmer gewesen, nicht? Am 3. Mai 1945 um 11:57 Uhr landete ich mit meiner FW-190 Dora 9 in Flensburg, war ich auch im Flughafen. Von 11 Flugzeugen, die eingesetzt waren, kamen 2 zurück. Und mein Freund Kutti und ich, wie unser Chef uns erklärte, der Führer ist in Berlin gefallen, der kriegt es aus, wir umarmten uns, wir heulten, uns liefen die Tränen runter und wir haben geschworen, ein freies, neues Land mit aufzubauen. Ja. Wissen Sie, was danach geworden ist? Ich war damals 21 Jahre alt. Das ist jetzt über 60 Jahre her. Wenn ich das sehe, was daraus geworden ist, von der Freiheit, die wir jungen Leute uns damals gewünscht haben, ne? Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, es kann einen ankotzen. Absolut, absolut. Gesetze dort, Gesetze hier. Ich habe vor ein paar Tagen, auch das möchte ich erwähnen, das kann jeder ruhig hören, ne? Mich schlau gemacht zu Subventionsausgaben des Bundes und kriege im Internet den Subventionsbericht, ich glaube den letzten großen von der Bundesregierung, vom Finanzministerium in die Hand. Dieser Bericht hat 300 Seiten, fast 300, ich glaube 297. Lassen wir es bei 300 Seiten. Auf jeder Seite sind 10 Verordnungen, 10 Gesetze gewesen. In diesem Subventionsbericht. Ein Bericht von Tausenden, die dieses Land quälen und kolonieren, enthält 3000 Gesetze. Das müssen wir mal vorstellen. Es ist nicht zu fassen. Es ist auf allen Gebieten, ob es die Steuergesetzgebung ist, ob es die Sozialgesetzgebung ist, keiner guckt mehr durch. Und das, was vor 20 Jahren hier in Deutschland auch mal publik war, nämlich die Forderung und die Frage nach dem schlanken Staat, hat sich in diesem Staat nie ereignet. Im Gegenteil. Immer neue Gesetze prasseln auf uns herab. Und wer von meinen Zuhörern, von unseren Zuhörern, kann wohl ein Beispiel dafür zitieren, dass irgendein Gesetz die Freiheit der Menschen erhöht hat. Möglicherweise einzelne Gesetze wie zur Abschaffung von Guantanamo, aber also grosso modo, jedes Gesetz, was geschaffen wird, verringert die Freiheit des Menschen. Oder ja, man bringt solche Gesetze auf den Weg, indem man irgendeiner Minderheit irgendetwas verspricht. Also das heißt, wir schützen die Minderheit so und so vor Diskriminierung. Und letztendlich verliert jeder das Recht auf Meinungsfreiheit, beziehungsweise man müsste eigentlich drei Anwälte haben, um rauszufinden, was ich eigentlich noch sagen darf. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Nicht? Und die Klagerei mit den Anwälten, das ist ja auch so eine Geschichte in Deutschland, aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Hier wird ja nach wie vor noch gerechtet und geklagt um gackerndes Huhn oder kläffenden Hund oder spielende Kinder. Das ist ja furchtbar. Ne? Naja, ja. Herr Bernisch, haben Sie noch wesentliche Fragen? Ich meine, ich habe zu Anfang gesagt, ich muss es nochmal wiederholen zu meinen Hörern. Das Kapitel, was wir hier heute Abend behandeln, nicht, in einmal vier Stunden, ist so gewaltig, man kann es nur streifen. Nicht? Und bilden Sie sich bitte nicht ein, dass ich ein alter, verknötterter Mann bin, der vom Leben enttäuscht ist. Nicht? Wenn das der Fall wäre, würde ich mich nicht stark machen, in meinem hohen Alter ein Buch schreiben mit meinen Erinnerungen über die Entstehung der Klimakatastrophe in den USA, wenn ich nicht genau wüsste und gelernt hätte, was 1945 in unserem Volk oktroyiert worden ist, das Maul aufzumachen. Ich möchte, wenn ich noch länger lebe, von meinen Kindern oder Enkeln nicht hören, dass die mir eines Tages mal machen, wenn sich die Geschichte weiter so entwickelt wie bisher, dass die mir sagen, Opa, was hast du denn damals getan? Du hast doch das alles gewusst, ja. Warum hast du das Maul nicht aufgemacht? Ja, das ist der Grund, weswegen ich mich engagiere. Ne? Ich bin mit 26 entsetzt. Ich meine, ich gucke mich um, oder ich war mit 20 bereits entsetzt, als ich mich umgeguckt hatte. Und jetzt merken wir halt, wie, sag ich mal, in den Vereinigten Staaten, in Europa, wie Leute auf einmal zusammenfinden, weil sie endlich Logik, Sachlichkeit wieder zu diesen Werten zurückfinden und sagen, hey, wir können mit den gleichen Maßstäben Themen analysieren und wir kommen mit dieser Methode wirklich zu Ergebnissen. Ich meine, wissenschaftliche Methodik und Ausprobieren und vernünftige Diskussionen, das ist der Grund, warum wir Technologie haben, warum wir überhaupt irgendwas im Moment haben, das uns unterscheidet von einem Höhlenmenschen. Richtig. Deswegen sind wir keine Höhlenmenschen mehr und wir können auch unser Zusammenleben organisieren. Wir können auch herausfinden, wie wir unsere Probleme lösen. Und ja. Es finden mehr und mehr Leute zusammen, jung wie alt, verschiedenste Nationalitäten. Und Leute merken, hey, ich war früher ein Grüner oder ich war früher überzeugter Kommunist oder ich war früher überzeugter sonst irgendwas. Und Leute finden auf einmal zusammen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke mal, wir sehen ja auch jetzt, wie das Establishment in diesen Panikmodus verfällt, weil die Glaubwürdigkeit im Keller ist und jetzt sagt, was können wir auskramen? Terrorbedrohung? Naja, das hatten wir jetzt lange Zeit, ist ein bisschen abgenudelt. Klima ist abgenudelt, bringen wir doch mal wieder ein bisschen Rassismus ins Spiel oder wieder ein bisschen Spannung ins Spiel. Ja. Und Leute haben ja auch gesagt, Sarrazin war ja lange Zeit in seiner Position, in diesen Kreisen, die mitverantwortlich waren für eine Krise. Und jetzt kommt dann die Bild-Zeitung und sagt, oh, wir bringen das jetzt jeden Tag und wir bringen diese große Ablenkung. Was denken Sie, wie sehr spielt das damit rein, dass das Establishment, die Springerpresse jetzt sagt, okay, wir lenken jetzt ab und versuchen die Leute wieder gegeneinander aufzuhetzen? Ja, Herr Bernisch, das, was Sie eben zusammenfassen in Ihren letzten Sätzen, läuft ja letztendlich auf die Tatsache hin, dass es möglich ist, den Leuten sowas aufzubinden und aufzumachen. Und dies wiederum ist ja eigentlich nur möglich durch die, ich nenne es mal, beschissene Ausbildung, vor allem speziell der Deutschen. Wir bewegen uns ja und diskutieren ja nur über die Verhältnisse in Deutschland, nicht über Italien oder Österreich, sondern hier bei uns. Man muss mal sich überlegen, es ist noch gar nicht endlos lange her, da war das Deutschland und die Deutschen, das Volk der Dichter und Denker. Noch 1950 kamen ausländische Delegationen von Übersee zu uns nach Deutschland, um das deutsche Schulsystem kennenzulernen und zu kopieren. So erfolgreich war das System damals. damals. Heute, wenn Sie sich mit jungen Leuten unterhalten, die Bildung wird immer beschissener und die Ergebnisse von der OECD und so weiter über den Bildungszustand in Deutschland, die sind erschütternd, wenn man das liest. Und das ist auch Tatsache. Egal, ob das nun Lehrlinge sind, die sich um einen Beruf bewerben und bei den Vorstellungsgesprächen, überall mangelt es an der Bildung. Die Frage für mich ist, wenn ein Volk, ein System, was so viele Nobelpreisträger hervorgebracht hat, wie um 1900, 1920. Am laufenden Band, die Nobelpreise wurden von Deutschen erobert. Das deutsche Gehirn ist ja nicht schlechter geworden. Ne? Die 1700 Gramm oder 1750 Gramm haben sich ja nicht verringert. Was ist denn da schlechter geworden? Wir nehmen heute an den internationalen Verleihen von großen Preisen so gut wie überhaupt nicht mehr teil. Unsere Schulausbildung ist katastrophal. Die OECD, internationale Organisationen, regen sich darüber auf, aber es passiert nichts. Es wird dauernd gesagt, wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun. Und ich lebe längst in dem Eindruck, dass die Selbstständigkeit von 15 oder ich glaube 17 Ländern, entschuldigen Sie bitte, dass ich das nicht mal weiß hier, vor allen Dingen jungen Leuten, die selber werden es auch nicht wissen, wie viele Länder wir in Deutschland haben. Jedes Land hat seine eigene Schulbehörde. Und die ist autark und kann machen, was sie will. Und das bedeutet, dass wir in 17 Ländern in diesem Staat 17 verschiedene Schulsysteme haben. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie ist das möglich gewesen, dieses nicht zu ändern? Die Kanzlerin stellt sich hin, ich glaube am 3. oder 6. Mai war das, und verkündet oder lässt am Montagmorgen verkünden, dass übers Wochenende der Maastricht-Vertrag, der Vertrag, den Deutschland überhaupt wirtschaftlich einbindet in die EU, in die gesamte Wirtschaft gemacht hat, der ist außer Kraft gesetzt worden. Innerhalb von einem Tag, um die Möglichkeit zu ingerieren, Griechenland zu helfen. Diesmal nach den Maastricht-Verträgen verboten. Wenn also Regierung, vor allem die Deutsche, innerhalb von Stunden einen solchen Beschluss fassen kann, wieso ist es dann unmöglich, dass über Jahre nicht der Beschluss gefasst wird, die Hoheit der Länder bezüglich der Ausbildung wird zusammengelegt zu einem Organ und in Bundesrecht überführt. Wie das weitergehen soll mit der sogenannten Verblödung der Deutschen, ich habe keine Ahnung. Aber ich stelle mir allmählich die Frage, ist das nicht gewollt? Ja, je blöder die Menschen sind, desto besser können sie ihnen doch irgendwas einreden. Gibt es denn die neue Weltbehörde von den Vereinten Nationen, Unterabteilung für Bildung und so weiter und so fort, die dann irgendwelche Standards festlegt, und wenn ein Land davon abweicht, wird es wieder drakonisch bestraft? Ich meine, wir sehen ja, wo die Reise hingeht. Also das System, was hier die Leute verdummt, wird auf globaler Ebene fest betoniert, obwohl eigentlich die meisten Leute mit Abscheu daran denken, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Ich meine, die Afrikaner haben doch gemerkt, uns ging es nach diesen Weltbankprogrammen und internationalen Währungsfondsprogrammen schlimmer als vorher. Ja, genau so ist es. Ich meine, Sie waren in Afrika, vielleicht als Abschlussfrage, bevor wir Sie hier entlassen nach diesem wundervollen Interview. Was waren Ihre Eindrücke in Afrika? Was wollen Sie den Leuten vielleicht mitgeben über den Kontinent? Ja, also ich bin immer, eigentlich seit meiner Kinderzeit, ein Enthusiast gewesen für Afrika und später auch, das lernte ich dann in der Schule, bei uns hieß das damals Biologie, heute heißt es ja Sozialwissenschaft oder irgendwas nicht Identifizierbares, nicht, da wurden wir darüber, über den schwarzen Kontinent orientiert, nicht ohne zu erwähnen, dass Deutschland auch mal Kolonien dort gehabt hat, nicht? Und wie jetzt vor einigen Wochen in Namibia war und im ehemaligen Deutsch-Südwest, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, wie viel Deutsches da noch ist. Und die Deutschen, die da noch leben und die seit Generationen teilweise da leben, ne, die haben ein wesentlich größeres Nationalbewusstsein als wir hier in Deutschland. Wie oft kann man lesen, nicht, wir blöden Deutschen, nicht, und im Ausland sind wir unbeliebt. Also die Deutschen machen sich selber, nicht, unbeliebt und bestrafen sich selber, natürlich auch letztendlich durch die immer noch über uns hängende Schwert der Vergeltung für 1933 bis 1945, obwohl das nun 60, 70 Jahre zurückliegt. Wird es vor ein paar Tagen, stelle ich gerade fest, in irgendeinem Programm, ich weiß nicht welchen, da wurde wieder was von Hitler gezeigt, nicht aus dem Krieg. Furchtbar, ich mache das gar nicht mehr sehen. Irgendwann muss das mal ein Ende haben. Und ich sehne den Tag herbei, ich werde es aber nicht mehr erleben, dass irgendjemand, ein Präsident vielleicht von der Bundesrepublik in Zukunft mal aufsteht und sagt, wir haben jetzt 70 Jahre gebüßt, wir haben alles das getan, was ihr um uns rum von uns wollte. Jetzt möchten wir von euch allen endlich nach 75 Jahren einen Friedensvertrag haben. Ja. Und dann soll das aufhören und wir wollen Verhältnisse haben, wie zum Beispiel in Spanien. Obwohl Spanien, das ist den jungen Leuten, die heute schlechte Schulbildung haben, nicht bekannt. Die Spanier zählten damals zu den Eroberern und den sogenannten Conquistadoren in Mittelamerika. Und da sind Millionen von Eingeborenen umgebracht worden, weil denen keine andere Wahl stand. Entweder bekennt ihr euch zum Christentum und macht mit uns gemeinsam eine Sache oder rüber ab. Und was passiert mit diesen Leuten von den Conquistadoren? Die können Sie heute auf spanischen Briefmarken noch bewundern. Ja. Das sind Volkshelden gewesen. Während wir hier unter den lächerlichen 7 Jahren, die allerdings eine katastrophale Auswirkung für die Welt hatten, gelitten haben, ne, und das fabriziert haben, und dass nach 75 Jahren immer noch nicht Vergebung erfolgt, ne, das wird in anderen Ländern gefeiert als nationale Tat. Das muss man sich mal vorstellen. Ne. Ja. Und Spanien ist nicht irgendwo in Hintertupfingen. Spanien ist mit in der EU drin, genau wie wir auch. Ne? Und irgendwann muss das mal aufhören, dass die Deutschen sich immer noch bücken. Und in Dresden, wenn Dresden wieder ein Jubiläum hat, nicht, wo zigtausend Leute, ne, am 12., 13., 14. Februar 1945 durch die britischen Bomber, ich bin damals selber als Nachtjäger mit dem Einsatz gewesen, ich habe von oben gesehen, was da passiert ist. Und es sind nicht 10, 15, 20.000 Leute, die da umgebracht worden sind, ne, sondern es sind weit über 100.000. Das war der Feuersturm, ja, das war der beabsichtigte Feuersturm. Naja, nur das wird, diese Sachen werden alle nicht bekannt gegeben. Und wenn es heute Jugendliche gibt, nicht, die gerade jetzt am 13. Februar, ne, diesen Jahres mit Schildern in Dresden rumlaufen und den Bomber Harris, nicht, der die gesamte britische Luftwaffe kommandierte, zurufen, Harris, do it again, ne? Dann ist das eine Katastrophe erster Güte. Ne? Es ist schlimm. Ne? Also die Deutschen haben kein Nationalbewusstsein. Alles ist ihnen kaputt geredet worden. Ne? Und sie selber haben sich auch fertig gemacht. Ne? Und indem die Journalisten und die Medien auch dazu beigetragen haben. Ne? Aber fangen wir das nicht alles an. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben 2 Stunden jetzt über die innenpolitischen und teilweise außenpolitischen Hürden, die dieses Land hier umgeben, gesprochen. Irgendwann muss Ende sein. Ich fürchte, dass die Hälfte oder 3/4 aller Zuhörer bereits abgedankt hat. Das glaube ich eher nicht. Also ich muss wirklich sagen, das war ein außergewöhnliches Interview. Ich denke mal, eines unserer besten Interviews, die wir jemals hatten. Und ich musste ja, wie gesagt, kaum selber was dazu beitragen. Das ist alles ihre Lebenserfahrung, ihre Arbeit, ihre... Herr Menge, für die Zuhörer oder überhaupt für Zuhörer ist es natürlich schwierig, einem solchen gepackten Thema zu folgen und dann noch dazu von jemandem vorgetragen, von dem man es direkt hört, wie er sich engagiert dabei. Ne? Mein Alter ist in der Zwischenzeit bekannt, ich kann keine endlosen Reden mehr halten, sondern ich muss zwischendurch mal Luft holen. Ne? Meine Lungen sind genau wie meine Knie, 86 Jahre alt. Ne? Und dann hört man natürlich, mein Gott, der pustet ja und der engagiert sich ja richtig. Der kommt ja richtig in Fahrt. Dieses Thema ist dazu erlesen, eigentlich dazu da, dass wenn man es behandelt, muss man sich aufregen. Andernfalls kann man es nicht behandeln. Also ich denke auf jeden Fall, dass dieses Interview eine sehr große Verbreitung finden wird. Unser Publikum ist lange Interviews gewöhnt und vor allem auch hat ein sehr großes Interesse an diesem Themenbereich. Also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Vielleicht nochmal den Titel Ihres Buches und Ihre Webseiten, wo Leute Sie finden können im Netz. Ja, also das, ich komme nochmal auf das Buch zurück. Der Titel des Buches heißt Die Lüge der Klimakatastrophe mit dem Zusatz Der Auftrag des Weltklimarates. Diesen Auftrag, wie der zustande gekommen ist, habe ich erlebt und ich bin leider, ich muss es gestehen, nach 25 Jahren Mitgeburtshelfer des IPCC gewesen. Kein Zweifel daran, zumindest für mich jedenfalls. Und dieses Buch ist liest sich wirklich wie ein Wirtschaftskrimi. Es ist auch ein Krimi. Und man soll nicht glauben, wenn man das Buch durchstudiert hat, was alles angestellt worden ist, von wem das Wort Klimakatastrophe zu kommerzialisieren. Das ist der gigantische Streich von Leuten, die genau wissen, wie man Produkte vermarkten kann. Man kann auch Namen vermarkten, zum Beispiel die Schweinegrippe. Ganz genau. Also ja, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern dafür, dass sie lange ausgehalten haben. Ne? Sie können mich auch erreichen unter den beiden Webseiten, ne? klima-überraschung.de oder www.reformverhinderer.de. Also ich wiederhole nochmal, www.klima-überraschung.de oder www.reformverhinderer.de. Da werden Sie alles feststellen können, was man in 70 Jahren erleben kann unter drei Regimen in Deutschland. So, damit möchte ich mich von unseren Zuhörern verabschieden und mich bei Ihnen bedanken, Herr Benesch, dass Sie mich so gut begleitet haben. Ich habe zu danken. Also dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und viel Erfolg in der Zukunft. Ja, danke schön, Herr Benesch. Wir werden noch mal telefonieren. Absolut, bis dann.